It's me, Mario! Zockhard! Herzlich willkommen bei Zockhard im Jahre 2018. Frohes neues Jahr an frohes alle neues Zuhörer. Jahr. Genau. Ja, wie soll ich anfangen? Wir haben seit, ich habe heute mal nachgeguckt, wir haben seit August keinen Podcast mehr aufgenommen. Boah, August war die letzte Folge. Ja. Wahnsinn. Und ja, gut. Wir machen quartalsweise jetzt immer nur. Ja. Ich wollte das eigentlich so begründen, dass wir letztes Jahr zweimonatig quasi podcasten und stimmt, deswegen insgesamt letztes Jahr nur 6 Folgen rausgebracht haben, was Tatsache ist. Das heißt, rückwirkend wollte ich uns das irgendwie schönreden, warum wir nur 6 Folgen rausgebracht haben. Und für dieses Jahr habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir einmal im Monat eine Podcast-Folge rausbringen. Ja, einmal im Monat ist gut zu machen, glaube ich, ja, gut das zu handeln. Ich auch. Ja. Das schaffen andere auch, das ist realistisch. Ja. Dann passiert in der Zeit auch genug, dass man da mal was gezockt hat, wo man mal auch drüber reden kann. Wir haben ja eh schon drüber gesprochen, dass wir mehr Gäste einladen wollen. Ja. Und so weiter und so fort. Das heißt, für alle Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen, wir möchten gerne Zockhard wieder ein bisschen mehr aufleben lassen, alles ein bisschen strukturierter gestalten und erweitern. Und außerdem möchten wir gerne heute über das Jahr 2017 sprechen. Und genau, das ist jetzt mal so zum Thema. Zudem habe ich mir vorgenommen, es wäre vielleicht nicht schlecht, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, ihr Leute da draußen an den Kopfhörergeräten, aber ich habe mir überlegt, es wäre auch ganz klug, wenn wir uns einen fixen Termin ausdenken, an dem unser Podcast rauskommt, wie zum Beispiel der erste Sonntag im Monat. So, das wäre doch schön. Dann wüsste man immer, dann gibt es einen neuen Podcast und kann natürlich mal passieren, dass es dann vielleicht irgendwie einen Tag später kommt oder so, aber generell würde ich sagen, irgendwie so im ersten Viertel des Monats ja, kommt ein neuer Podcast von uns und da kann man sich dann drauf einstellen, so erster Sonntag im Monat wäre doch super und dann habt ihr nämlich immer was zu hören und könnt euch drauf einstellen, denn es fragen ja auch immer mal wieder Leute, wann kommt denn mal wieder eine neue Folge von euch und dann nichts sagen zu können, ist natürlich auch ein bisschen doof. Ja, jo, genau. Und dann fangen wir auch direkt mit dem ersten Sonntag im Januar an. Richtig. Denn da werdet ihr diese Folge hören. Hoffentlich. Hoffentlich. Wenn jetzt nichts schief geht, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Noch sieht alles gut aus. Ich habe auch das Metronom ausgestellt. Kein Klicken im Podcast. Ja, heute nicht. Nur ein bisschen Husten und Schnupfen von uns. Ja, genau. Wir sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, bist du auch irgendwie so ein bisschen kränklich? Ich habe die standardmäßige Katzenallergie bei euch. Ach so, du bist ja nur kätzisch bedingt hier verschnupft. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall noch seit Weihnachten immer noch bin ich krank. Seit Weihnachten ist schon lange, ey. Meine Güte. Ja, anderthalb Wochen oder was jetzt? So 2 Wochen. Ist auf jeden Fall nervig, aber was soll ich machen? Ist halt auch doch nur irgendwie Husten, Schnupfen, Heiterkeit, ne? Ja. Also, das geht schon von alleine weg, aber es nervt einfach so ein bisschen. Genau. Nichtsdestotrotz, wir haben heute unser Thema gewählt, unsere Spiele 2017, die wir gespielt haben. Genau, so ein bisschen Jahresrückblick, was ist letztes Jahr rausgekommen, was ist passiert und wie hat sich die Gaming-Landschaft irgendwie verändert oder entwickelt, wie auch immer, und was haben wir vor allen Dingen gespielt. Jetzt haben wir uns gerade irgendwie im Vorgespräch sozusagen mal überlegt, was haben wir gespielt und vor allen Dingen, was haben wir davon gespielt, was wirklich auch 2017 rausgekommen ist. Denn ich habe tatsächlich, wenn ich mal in meine durchgezockt Notiz in meinem Handy nachschaue, da stehen 22 Titel drin, die ich durchgespielt habe. Klingt jetzt wahnsinnig viel, da sind auch so einstündige iOS-Titel dabei oder sowas oder so Walking Simulator auf der PS4, die so 2 Stunden dauern oder so Adventures. Aber trotzdem, 22 Titel, 6 davon sind aber nur aus dem Jahr 2017. Das heißt, so richtig hardcore aktuell war ich jetzt nicht unterwegs. Auf der anderen Seite war da halt natürlich auch Zelda Breath of the Wild dabei. Und da habe ich so viel Zeit investiert wie in 10 andere Titel. Ja, du hast, glaube ich, 3-mal so viel Zeit in Breath of the Wild verbracht wie ich. Ja, ich glaube auch. Wie lange hast du gespielt? 45 Stunden. Ah, nee, da habe ich nur doppelt so viel gespielt. Nur. Ja, ich habe 96 Stunden gehabt auf dem Tacho. 96, Ja. heieiei. Ja, es war einfach, hat zu viel Spaß gemacht. Ja, ist auch gut, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das war das einzige Spiel, was so richtig viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und das andere, die anderen Titel waren alles irgendwie so, ja, durchschnittliche Games, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit mit verbringt. Die Titel, die bei mir richtig viel Zeit gefressen haben noch, die waren halt nicht aus dem Jahr 2017. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben als Zocker einen Kingdom Hearts Teil gespielt und auch zum ersten Mal in meinem Leben einen Persona Teil. Und das hatte ich mir vorgenommen, weil ich von beiden wusste, dass sie mir höchstwahrscheinlich gefallen werden. Ich meine, Ja. ich mag nun mal auch Rollenspiele und ich mag vor allen Dingen halt auch die Square Enix Welt. Ich mag auch Disney. Und bei Persona gefällt mir halt auch einfach der Artstil unfassbar gut von diesem fantastischen Zeichner. Ich wünschte, ich könnte jetzt seinen Namen auswendig. Ich weiß nur den Namen des Komponisten, den ich auch extrem verehre. Nicht nur seit Persona, aber hauptsächlich durch Persona. Shoji Meguro. Okay, ja. Fantastischer Komponist, ist einfach der Hammer, wie der die Soundtracks von Persona einfach aufbaut, wie die für jede Situation passen und was die für Gefühle transportieren, der trifft es echt ins Schwarze. Und der Typ, der ist ja auch ein Tausendsasser, genau wie der Artist halt auch. Ich muss mal einmal nachgucken, jetzt ist ja Aber peinlich. Persona ist mir persönlich zu viel Dating-Sim-Laberababa Ist es ja gar nicht. dabei Ja, da ist irgendwie. sau viel Laberababa, Ja, aber das so, nervt mich schon. ja. Das ist schon nicht meins. Ja, ist auf jeden Fall weniger gelevelt als das, was du normalerweise so brauchst. Ja, genau. Ja. Aber Brauch gut. keine Konversation. Hartes Grinden brauche ich nur. Ja, dann kannst du ja Etrian Odyssey spielen Ah, oder ne, das so. war mir zu viel. Ja, das ist auch wirklich zu krass. Weiß ich auch nicht. Ich finde es jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Ja, also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Persona fand ich extrem gut. Hat mir wirklich gut gefallen. Die Dungeons fand ich so ein bisschen. Achso, ich hätte ja mal sagen können, ich habe Persona 3 Portable gespielt auf der PSP. Also der Persona 3 Port im wahrsten Sinne des Wortes auf Sony Handheld. Den haben wir auf der Auf der Börse Rechnerbörse, ne? gekauft. Ja. Ja, da Von war dem ich. Typ mit seinem Bauchladen. Ja! Ja, der war cool. Da war ich ja monatelang irgendwie auf der Suche Ja. nach dem Game zu einem vernünftigen Preis. Und dann waren wir auf der Retrobörse und ich habe, glaube ich, zu dir noch gesagt, ich bin auf der Suche nach dem und dem und dem Titel. Und Also da. Persona hatte ich zwei, dreimal in der Hand, aber für überzogene Preise. Und dann haben wir diesen Typ gesehen mit dem Bauchladen. Ja, der hatte einfach so eine Kiste, Also die er war der mit eigentlich auch ein sich rumgeschleppt Besucher. hat. Genau, der Eigentlich war war nur der ein ein Besucher, der Besucher, hatte keinen ja. Stand. Aber Genau. der hatte seine Kiste dabei und da waren so eine Handvoll Games drin. Der Und war dann hat er klasse. die irgendwie feilgeboten, so in Ja. den Gängen, zwischen den Ständen. Und da hat er mir einfach Persona verkauft für, ich glaube, 25 Euro. Auf jeden Ja, Fall wahnsinnig weit guter über Preis. normalen Preis, Ja. ja. Ja, und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und das habe ich dann auch angefangen. Ich wollte eigentlich in dem Jahr auch einen Tales-Teil endlich mal anfangen und durchspielen, nämlich Tales of Eternia für die PSP. Aber dann habe ich dann tatsächlich doch das Persona bekommen und musste das anfangen. Es war eine gute Entscheidung. Ich habe echt, also das Krasse bei Persona ist halt, ich habe eine unglaubliche Verbindung zu allen Charakteren aufgebaut. Ich habe einfach alle Charaktere lieb gewonnen. Ja. Und das fand ich mega faszinierend. Normalerweise hast du also den Protagonisten oder so, aber der Protagonist, der ist ja so relativ nichtssagend, damit du dich am besten mit In dem den, ja, reinversetzen identifizieren kannst, kannst, ne? genau. Ja. Aber alle anderen sind halt wahnsinnig stark und die fand ich alle richtig gut. Und deswegen hat mir das extrem viel Spaß gemacht. Die Story war spannend, die war wirklich durchdacht und spannend bis zum Ende hin. Diese Detailverliebtheit fand ich wahnsinnig toll. Du wirklich irgendwie in der Stadt rumrennen kannst, du kannst halt diese Nebenjobs annehmen, damit du da irgendwie ein bisschen Kohle verdienst oder halt deine Geschicklichkeit irgendwie erhöhst. Oder du kannst irgendwie in Shops gehen und mit den Shopkeepern sprechen und so. Du kannst diese Social Bonds kannst du halt stärken, was halt irgendwie so wie so kleine Storylines innerhalb des Spiels sind, auf die du nicht angewiesen bist. Ja, du Aber je kannst mehr auch ohne, ne? Social, Ja. genau, du kannst es auch eigentlich lassen. Wenn du deine Personas hochlevelst und die irgendwie kombinierst und fusionierst und die sind stark genug, dann ist es okay. Ja. Aber wenn du die Social Bonds machst, dann werden die halt noch stärker. Das ist halt schon cool. Und du verpasst halt einfach so ein Storystränge, so kleine. Und die sind wirklich schön gewesen bei Persona 3. Also ich bin auf jeden Fall glücklich, das gespielt zu haben. Und ja, war halt nur einfach gar kein Titel aus 2017. Aber du hast jetzt auch Persona 4 dann angefangen, ne? Genau, jetzt Auf habe ich im der Vita, ne? Nachhinein Ja. irgendwie noch im Jahr 2017, im Dezember, habe ich auf der Vita dann Persona 4 Golden angefangen. Ja. Vorher wollte ich noch ein, zwei kleinere Handheld-Titel durchziehen, damit ich nicht mich direkt in das nächste Ja, 80 klar. Stunden Ja, Abenteuer ja. stürze. Persona 3 hat nämlich auch 84 Stunden bei mir gefressen. Boah, 84. 84 auch Stunden. Hammerhart, aber ja. ich hab's genossen, also ja, es hat ja, mich nicht klar, gestört. Ja. Nur die Dungeons, die sind irgendwie ein bisschen nervig bei Persona 3. Die sind halt zufällig generiert Ja. und die haben einfach nicht so wahnsinnig viel Bock gemacht, weil es immer das Gleiche war. Hm. Also das Grinden dort war auch relativ langweilig. Die Kämpfe waren gut, aber naja. Ja, aber ansonsten auch, wie gesagt, sehr, sehr viele Titel, die nicht aus 2017 waren. Viele aus 2016 tatsächlich, muss ich sagen. Nicht ganz so alte Sachen. Tales from the Borderlands, absolut super. Einer meiner Lieblings-Tales-Titel geworden. Also Telltale-Spiele. Ja. Dann Soma habe ich durchgespielt, dieses Unterwasser-Grusel-3D-Fantasy-Adventure-Spiel. Third-Person-Ding, so mit diesen Robotern und so weiter und so mit künstlicher Intelligenz. Ja, habe ich glaube ich schon mal gesehen. Genau. War ganz cool, aber mich nervt diese heftige, ja, wie nennt man das? Wie soll ich das erklären? Dieses Versteckspiel, was man so aus Outlast kennt oder so, Ja, oder ja, aus The ja. Evil Within am Anfang, oder welche Spiele haben das denn noch gemacht in letzter Zeit? Das gibt es halt so häufig irgendwie und das nervt mich wahnsinnig, denn wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich mich nicht irgendwo verstecken müssen. Ja, So, ich genau. spiele doch ein Ja. Spiel, damit ich irgendwie eine Kraft habe oder so, oder damit ich irgendwie in Aktion treten kann. Ja. Und die meisten von diesen Spielen, die diese Versteckmechanik irgendwie benutzen, bei denen läuft das so, dass du dann dich halt versteckst. Ja, und das Pattern von dem, das Muster von dem Gegner, das ist dann so zufällig, dass der mitunter irgendwie viel zu lange bei dir rumhängt und du kannst nicht aus Nichts deinem machen, Versteck raus. ja. Bei Soma ist es sogar so, du darfst die Gegner nicht angucken. Ach du Es gibt, also es Scheiße. gibt auf jeden Fall einen so einen Gegnertyp, den darfst du nicht angucken, sonst kommt der sofort und killt dich instant. Und das bedeutet, du gehst in eine Ecke, wo kein Licht ist und du guckst auf den Boden. Das heißt, du hast nicht mal Angst, weil du siehst, wo der lang Ja. läuft. Und du hast nicht mal Herzrasen, weil du denkst, Scheiße, komm jetzt nicht zu nah, hau einfach ab. Sondern du guckst auf den Boden und siehst gar nichts und wartest, bis die Geräusche von dem weggehen. Und Ja, das ist ja wenn doof. das Pattern nicht gut funktioniert, dann stromert der da halt minutenlang rum. Und das ist super nervig. An sich ist die Story wirklich toll. Also ich habe dann tatsächlich auch am Ende, weil mir ein Gegner so heftig auf den Sack gegangen ist, das Ende einfach auf YouTube geguckt. Was ich echt fast sonst noch, ich glaube, das habe ich sonst nur einmal gemacht oder so bei einem anderen Spiel. Sonst ziehe ich das einfach durch, ist mir dann egal. Aber es hat mich so dermaßen abgenervt, ich habe gedacht, nee, ich gucke mir das jetzt an und dann packe ich das Spiel nicht mehr an. Schnauze voll. Aber die Story ist wirklich geil. Ja. Ohne Frage. Und die Atmosphäre ist auch geil. Diese Verlorenheit, dass du irgendwie so ganz tief unter Wasser und dann kommst du noch tiefer und dann ist alles schwarz. Genau wie man sich das so vorstellt. Ja. Ne? Und ist cool gemacht, aber wie gesagt, diese Gegnergeschichten gingen mir heftig auf die Nerven. War Retail oder war das so ein Download PS4 Ding? Download. Download, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es für PC vielleicht eine Retail-Version gibt, Ja. aber für Wahrscheinlich dann PS4 nicht. in 2 Monaten Limited Run Ja. Release. Wer weiß. Brauche ich jetzt nicht mehr. Ja. Nicht fürs Regal. Nee, nee, es hat mich einfach genervt. Wovon ich sofort ein Retail-Release kaufen würde, wenn es rauskäme, was ich nämlich auch letztes Jahr durchgespielt habe. Und vorletztes Jahr angefangen. Also ich habe es irgendwie Dezember 2016 angefangen und dann 2017 durchgespielt. Ich weiß, welches du meinst. Haben wir das nicht sogar zusammen angefangen? Ich glaube ja, wir haben zusammen kurz reingeguckt Ja. und dann hast du es später irgendwann auch Ich hab's gekauft. mir auch geholt, ja. Ja, Transistor Genau, ja. von Supergiant Games. Die haben auch Bastion gemacht, ne? Richtig, Ja. Bastion. Jetzt dieses Jahr haben sie Paya, also nicht dieses Jahr, aber 2017 haben die Paya rausgebracht. Genau, Paya ja. war das neue Spiel, was so ein bisschen. So ein Sportsball-Titel ist. So in out of lack of interest in sports, Ja, okay, everything ja. is Sportsball. Also einfach irgend so ein Sporttitel. Die haben einen Ball und der muss irgendwie auf die andere Seite des Feldes oder so. Keine Ahnung. Auch ganz anders als Bastion und Transistor. Aber Transistor ist ja so ein Top-Down, also isometrische, nicht Top-Down, aber isometrische Perspektive. Ja. Spiel, Rollenspiel quasi, mit so halb, also das Kampfsystem ist so ein bisschen wie bei Fallout Also der 3. komische war ja, also als du mir das gezeigt hast, hast du immer komplett rundenbasiert gespielt. Und also man hat eine Energieleiste und man kann so und so viele Aktionen mit der Energieleiste machen, um die Gegner zu töten. Und als ich das Pad in der Hand genommen habe, bin ich erst mal zu den Gegnern hingerannt und habe dann erst quasi den rundenbasierten Modus eingeschaltet. Ja. Also ich habe quasi immer so ein Zwanzigstel Energie quasi erstmal gespart. Ja, oder mehr, Oder mehr dann noch, vielleicht sogar ja. irgendwie ein Fünftel oder Weil so, weil wenn du für viel jeden Weg musst rumrennst, du halt ja, auch Energie verbrauchen. genau. Das ist so ein bisschen wie bei XCOM. Da hast du ja auch Ja, deine richtig. Energieleiste und für jeden Weg, den du zurücklegst, musst du Aktionspunkte abgeben und für jeden Schuss Genau. und für jede Deckung. Richtig. Und Und so somit ist wird das das da auch, wahnsinnig ja. taktisch und es ist vor allen Dingen viel taktischer als jedes normale Rollenspiel, Ja. wo du dieses Problem halt nicht hast, sondern wo du einfach jede Runde eine Aktion hast. Aber Genau. es wird ja in dem Moment spannender, wo du selber überlegst, welche Aktionen mache ich, weil ich nämlich mehrere Aktionen machen kann. Ich Ja. habe nämlich meine Aktionsleiste und die ist voll. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, was ich da mache. Ist ja auch, macht es mehr Sinn, eine starke Attacke auf einen Gegner zu machen, der dann vielleicht sofort stirbt? Oder auf vier Gegner vier mittelstarke Attacken zu machen und dann sind alle schon runter und in der nächsten Runde würden alle sterben? Genau. Oder du weißt, die Gegner sind schwach, die kriege ich alle mit vier kleinen Genau, Schlägen platt. ja. Aber die kleinen Schläge, die verbrauchen halt weniger Leiste, ne? Genau. Ja, und zudem sind die Supergiant Games halt vom Artstyle auch her wirklich unvergleichbar Ja, schön. die sahen echt, also die beiden, auch Bastion sieht super aus. Absolut, ein paar ja auch wieder. Also Ja. für mich sind Vanillaware und Supergiant Games die größten Künstler in der Videospiellandschaft dieser Tage. So. Ja. Mal abgesehen von allem von Nintendo, was immer wunderschön Ja, das sieht ja aussieht, immer, ne? Aber es ja. sieht auch immer nach Nintendo aus. Ja, genau, die haben halt Ne? nie einen anderen Artstyle irgendwie reingebracht. Ne? Die haben halt Schon ihre immer so, Formel, ne? Dann bei ja. Yoshi hast du mal Woolly World, dann ist alles aus Genau, Garn oder ja. hier irgendwie. Aber alles bei Yoshi ist immer alles weich gezeichnet, Ja, zum Beispiel. genau. Ne? Das ist halt. Ja, aber also die Supergiant Games sind echt schön. Ja, und. Auch Transistor, wenn der Hauptcharakter mit dem riesigen Schwert und du läufst und dann kommen hinten kleine Funken raus aus dem Ja, Schwert, weil die über den Boden zieht. weil es zu schwer ist. Ja, sieht schon richtig gut aus. Also ich kann es auch echt nur jedem ans Herz legen. Viele Leute kennen das irgendwie gar nicht. Das ist total abstrakt für mich. Aber das ist halt auch nie groß beworben worden. Das war halt irgendwie im PlayStation Store. Ja. Und ich glaube, ich hatte mir, nachdem wir das hier gespielt haben, gab es halt mal irgendwann im Angebot für 4,49 oder Ja, ja. 5,49. Da habe ich einfach mal zugeschlagen. Also lohnt sich wirklich der Titel. Der ist ungefähr, wie lange hast du gespielt? 10 Stunden? 11 Stunden? Ja, so, Um den Dreh, ich ne? hätte Müsste ja das 10, Spiel 12 ungefähr Stunden, dauern, ja. ja. Aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und also der Kniff eigentlich sogar dabei ist, man stirbt ja nicht wirklich, sondern man kriegt als Bestrafung, wenn man keinen Lebenspunkt mehr hat, einfach eine Attacke gesperrt Genau. von seinen Aktionspunkten. Ja, richtig. Dazu muss man noch ein bisschen mehr zum Kampfsystem sagen. Du Genau. lernst halt im Laufe der Zeit immer mehr Attacken. Du kannst nicht alle Attacken gleichzeitig verwenden. Du hast jetzt nicht wie bei einem Rollenspiel Ja. irgendwie in deiner Magieliste immer mehr und mehr und mehr Zauber. So ist es nicht, aus denen du wählen kannst, sondern du hast halt vier Slots. Da kannst du Attacken reinsetzen. Die liegen dann auf X, Viereck, Kreis und Dreieck. Ja. Ne? Also jetzt bei der PlayStation beispielsweise. Also auf den Aktionsknöpfen. Und dann kannst du halt da jeweils eine Aktion reinlegen. Du kannst allerdings auch, in jedem von diesen Slots hast du noch zwei Support-Slots. Dann kannst du da andere Attacken reinsetzen. Dann kannst du die zwar nicht durchtauschen oder so, aber die beeinflussen sich gegenseitig. Ja, Dann die hast geben du dir einen zum. Bonus quasi, ne? Ja, Ja. und es gibt halt dann auch nicht Millionen, aber zig Also gibt schon mehrere Möglichkeiten, tausend ne? Möglichkeiten, Ich die zu glaube auch, kombinieren, ja, weil du ja. hast vier Slots und insgesamt glaube ich, boah, 16 oder 20 Angriffe hast du, glaube ich. Ja. Und du kannst sie halt alle miteinander kombinieren und dann hast du, weiß ich nicht, einen starken Schlag. Wenn du den kombinierst mit dem Dash, dann zieht er den Schlag halt schneller durch oder so, Genau, ne? ja. Und wenn du den kombinierst mit einem Fernangriff, dann schlägt der und dann splittert das danach halt noch so Genau, so Splitterbomben, Cluster-Splitter ja. und die treffen dann die Gegner drumherum. Aber du Das heißt, je kannst, nachdem, wie du die ja. kombinierst, kannst du deine Angriffe individuell auf deinen Kampf- und Spielstil halt so anpassen und verändern. Das ist der Hammer. Es lohnt sich auch wirklich, da Zeit zu Viel investieren. rumzuspielen auch, Genau, ja. weil du dadurch deinen Kampfstil total individualisieren kannst und dich dann Ja. richtig cool fühlst, weil du genau weißt, wann du welche Attacke Ja. einsetzt und du fühlst dich richtig wohl im Kampf. Also es macht mega Bock. Das funktioniert fantastisch. Meiner Meinung nach vom Gameplay her, vom Action-Rollenspiel-Gameplay her, sucht das seinesgleichen. Das ist wirklich annähernd perfekt. Ja, ist schon wirklich gut gemacht. Also ich habe auch nie zum Beispiel den Heilspell benutzt. Den habe ich einfach immer als Support auf Ja. irgendeinem anderen Schlag benutzt, weil du dann automatisch mitgeheilt wirst, wenn du Ja, schlägst. ja. Und ich hatte den, am Anfang hatte ich den mal ganz kurz benutzt, und ich so, okay, jetzt hast du aber nur noch drei Attacken, Ja. kannst dich zwar heilen, aber bringt nicht viel. Und dann als Support hast du immer ein kleines bisschen Heilung dabei und aber das war einfach. Man muss da viel testen. Aber Ja. bringt natürlich auch viel. Wenn man dann Ja. einmal so seine Kombos hat, das ist schon ganz cool. Das Witzige ist ja, das spielt so ein bisschen vom Setting her, kann man sich das vorstellen. Das hat so ein bisschen vom Feeling her was wie so ein Bioshock. Das ist auch so eine verlassene Art Deko-Landschaft. Ich fand Setting so ein bisschen Fünfte Element von dem Film. Oh, Du das hast ist diese auch eine kluge. riesengroßen Hochhäuser, du Ja. siehst ja nie Boden. Ja. Und auch das war ja so ein bisschen Art Deco-Stil beim Fünften Element mit diesen ganzen Opern und so, wo die immer waren. Stimmt. Und das fand ich so ein bisschen, hatte so auch, weil du halt auch am Anfang mit dieser Opernsängerin, die dann da noch dazukommt und Genau, dein so. Hauptcharakter, die Red, die ist ja eine Genau. Sängerin. Ja. Hatte für mich immer so ein bisschen das Fünfte Element-Stil. Sehr interessant, dass du das sagst. Ich habe den Vergleich gar nicht gezogen im Kopf. Ich habe den aber, glaube ich, auch nur, weil ich den letztens irgendwann mal wieder gesehen habe, durch Ah, Zufall. Da habe ich ja. gedacht, boah, das ist doch völlig Transistor vom Krass. Style, von der Atmosphäre her, auch von diesen düsteren, in dieser riesigen Stadt in der Zukunft, wo halt alle irgendwie anonym sind und keiner mehr von keinem irgendwas weiß und so. Witzig, finde ich total cool, dass du das erwähnst. Ich habe den schon lange nicht gesehen. Ich glaube, jetzt muss ich mir den nochmal Der reinziehen. war echt. Ich finde den auch gut, den Film. Ist der auch? Ja. Ist doch Luc Besson, oder? Ist der. Ja, könnte sein. Ich glaube, es ist Luc Besson. Ja, nee, großartig, auf jeden Fall. Aber cool, ja, stimmt. Transistor, also auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Der müsste, wenn überhaupt, noch 9,99 kosten. Es kostet, glaube ich, nochmal 9,99 Ja. und letztens war es erst wieder im Angebot für 3,49 oder so. Ja, also Also ist immer mal wieder haltet im die Augen Angebot, auf, ja. holt euch das mal im Sale, wenn ihr was mit Action-Rollenspielen Action-Rollenspiel, anfangen ja. könnt, mit einem abgefahrenen Artstyle Ja. oder auch selbst wenn ihr irgendwie hier dieses Wettsystem aus Fallout 3 irgendwie mochtet, Ja, wo du das ja war auch auch quasi cool, ja. pausierst und Genau. dann deine Aktionspunkte auch einsetzen konntest in Schießen. Also in Du einzelne konntest Körperteile dann Schussaktionen, genau, anziehen, du konntest ja. verschieden zielen und das ist im Prinzip sehr ähnlich, ne? Und Genau. auch dann, wenn das vorbei ist, weil dann passieren die Attacken, die du durchgezogen hast, die du geplant hast, ja auch relativ schnell. Aber Genau, deine ja. Leistung muss sich dann Ja. aufladen wieder und das ist bei Fallout ja auch so. Ja. Und dann ist es eigentlich so vom Prinzip her das gleiche, weil dann musst du dich wieder verstecken, wenn du halt nicht total zerschnetzelt werden willst, wenn die Gegner zu stark Ja. sind. Ja. Nee, großartig. Ja, super Spiel. Und das war nämlich das erste Spiel, was ich 2017 durchgespielt habe. Und das hat mich total geflasht. Ja, mein erstes Spiel 2017 war ein Weihnachtsgeschenk von dir. Ach. Child of Light. Stimmt. Kam aber, glaube ich, schon 2015 raus. Ja. Von Ubisoft. Mit dieser UbiArt Engine, womit die auch Rayman gemacht haben. Ja. Super Rollenspiel. So ein 2D-Rollenspiel hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Ja, hat auch einen sehr, sehr hübschen Artstil. Ist so ein bisschen Ja. gezeichnet, ne? Finde ich, ja, ist so weich gezeichnet halt auch mit dieser UbiArt Engine. Finde ich es aber auch irgendwie untergegangen. Hat man gar nicht so viel von gehört. Nee. Gibt es auch als Download für PS3 oder 4 oder beides, weiß ich nicht. Aber ich PS. glaube, die physische Version gibt es nur Die für physische Vita. gab es nur für Vita, ja. Ich glaube, bei dem anderen war sogar nur ein Download. Die gab es auch als Ja, physische für Collector's PS4 Edition, da war aber, glaube richtig. ich, nur ein Download-Code drin. Ja. Was ich ja schon super ätzend finde. Also, wenn da nur ein Download-Code drin ist, dann brauche ich auch keine Hülle zu Hause. Eigentlich ja, ne? Was Dann soll ich macht es ja mir. gar keinen Sinn. Ja, das ist fast so wie die Telltale-Spiele, die auf Disc rauskommen. Und auf der Disc ist aber eigentlich das Spiel nicht drauf, Sondern nur sondern ein Code, ne? genau, Ja. eigentlich nur ist da quasi auf der Disc nur die Lizenz Ja. drauf, dass du dir das runterlädst. Macht keinen Sinn Wenn dann irgendwie, irgendwann ne? die Server auch mal im Eimer sind oder wenn die die Ja, dicht kannst machen du nicht oder mehr so, dann kannst du spielen. es theoretisch nicht mehr Ja. spielen, wenn du es nicht vorher runtergeladen hast. Genau. Auch eigentlich nicht ideal. Ne. Ja, was habe ich noch durchgespielt? Zack, zack, zack. Inside habe ich durchgespielt. Ja. Von Playdead. Weil ich Limbo ja auch schon so gefeiert habe. Limbo fand ich auch richtig gut. Ja. Limbo war geil. Ich habe von Inside ein bisschen mehr erwartet, weil alle gesagt haben: Boah, das ist so geil, du musst das Spiel, spiel das unbedingt durch und spiel das in einem Rutsch durch und alles ist so überraschend und alles ist so abgefahren. Und in Wirklichkeit, also mir kam es dann jedenfalls so vor, wie einfach nur halt, ja, sonst. So ein Nachfolger. Es war halt farblich anders, ne? Aber vom Setting her auch so. Du bist ein Junge, du spielst so einen Jungen und der rennt irgendwie vor irgendwie so Leuten weg im Wald, die den irgendwie fangen wollen, die mit so einem Van durch die Gegend fahren, in schwarzen Anzügen. So ein bisschen shady alles. Weiß nicht so genau, was das soll. Dann haust du irgendwie ab. Und im Endeffekt kommst du aber in so eine Fabrik und lernst dann kennen, was die schwarzen Anzugleute so machen. Die machen nämlich irgendwie so Gehirnexperimente. Ah, So okay, mehr ja. spoilere ich jetzt nicht von der Story. Aber an sich, so vom Gameplay her, ist es trotzdem wieder so ein Puzzle-Jump'n'Run oder Das ist halt so so ein. Limbo 1,5 so, ne? Ja, Anderes irgendwie. Setting, aber selbe Spielweise Genau, auch, ne? richtig. Also vom Gameplay her, wenn du Limbo gespielt hast, fühlst du dich sofort Ja. wohl. Du weißt genau, wie fühlt es sich an zu springen. ich kann jetzt hier die Kiste ziehen oder schieben, Ja, genau. aber viel mehr kann ich nicht machen, außer springen und schieben, ne? Oder Schalter umlegen oder so. Und Grafikstil auf jeden Fall auch anders, das stimmt schon, aber trotzdem düster, trotzdem Ja. relativ monochrom, also halt nur wenig Farbe. Was ich dem Titel halt zugestehen muss, das Ende ist der totale Mindfuck. Also es hat mich mega weggeblasen, weil ich, also nicht so wie jetzt ein Bioshock Infinite mich weggeblasen hat oder das erste Bioshock oder keine Ahnung was, die manche von den Telltale-Spielen am Ende, sondern eher so, das war so ein David Lynchian What the fuck-Moment. So, ich Okay, hatte einfach ja. absolut keine Ahnung mehr, was plötzlich passiert. Und dann war das einfach gar nicht das Ende, dann war da noch irgendwie so ein, ich weiß nicht, so eine Dreiviertelstunde irgendwie hinten dran. okay. Und dann war aber das Gameplay anders, durch das Ende Ah, okay, sozusagen. alles Das, ich habe klar, gedacht, das wäre ja. das Ende, weil so viel passiert ist. Und dann ging es aber noch weiter. Das war ziemlich abgefahren. Und es gibt auch diverse Theorien darüber, was irgendwie meine Transformers-Lampe, die blinkt gerade. Da will uns, glaube ich, Das ist ein ob. Transformers-Einsatz. Ja, ich glaube, ob die. Ja, echt. Ich glaube, Optimus Prime will uns irgendwas Ja, morsen. die Decepticons kommen. Ja, unmöglich. Und die Kanye schreit auch dazu. Genau, also du. Mist, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Die Dreiviertelstunde danach. Ja, genau. Der Gameplay verändert sich. Richtig. Weil das Ende so verrückt ist. Nee, genau, richtig. Und dann habe ich im Nachhinein nämlich, danke, dann habe ich im Nachhinein Theorien darüber durchgelesen, was das Ah, okay, ja. zu bedeuten haben könnte. Reddit oder? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, einen Blog-Eintrag Ah, okay, von einem ja. Videospielblogger. Reddit glaube ich nicht, das ist mir zu Da viel. sind auch die wildesten Das ist Leute einfach, unterwegs, ja, ne? echt. Das ist mir einfach zu viel, da komme ich nicht mehr klar. Ja. Ich habe tatsächlich bei Instagram irgendwie von einer Instagrammerin, der Louise aus England, der habe ich geschrieben, hey, ich habe jetzt Limbo Inside endlich durchgespielt und sie mochte das nämlich auch wahnsinnig gerne, das Spiel, und sagte mir, lies dir unbedingt diesen Artikel durch, dann hast du den Plan. Ne? Und der war ziemlich clever, der Artikel. Also ich glaube, einige von seinen Theorien, die finde ich plausibel und damit konnte ich gut leben. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch cool. Und somit habe ich, wenn man das vergleicht, ich habe Transistor durchgespielt und Inside, das waren die Nachfolger von Bastion und Limbo. Und alles quasi so ein Haufen geiler Indie-Titel, sage ich mal. Ja. Und in dem Zuge habe ich halt, weil ich Transistor durchgespielt hatte, dann auch endlich mal Bastion durchgespielt, weil ich immer nur so eine, weiß nicht, so eine Weile gespielt hatte und dann aber irgendwie nie so richtig durchgezogen habe. Und dann habe ich es jetzt, weil ich Transistor so geil fand, habe ich gedacht, du musst dem Bastion endlich auch nochmal den Tribut zollen, das auch durchspielen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, Bastion fand ich auch richtig gut. Das habe ich, boah, ist aber schon länger her. 4, 15? 2015 oder so habe ich da durchgespielt. Ja. Ich glaube, das war mit eins der ersten Spiele, die ich auf der Vita mir runtergeladen und mal gespielt habe. Also fand ich auch richtig gut. Stimmt. Ja. Bastion gibt es für die Vita, Gibt's für die Transistor Vita. nicht. Transistor nicht, nur PS4. Und iOS. Und iOS, ja. Ja, habe ich mir jetzt für iOS geholt. Ich glaube, ist kein Spiel, was ich auf dem Handy spielen würde, aber ich wollte es einfach nochmal kaufen. Ja, glaube ich auch nicht, das, aber. Ich glaube, dafür ist die Steuerung auch ein bisschen zu Ja, kompliziert. ich glaube nämlich auch. Das Weil du müsste ich musst erstmal relativ schnell ausprobieren. reagieren, du musst Ja. ausweichen können, du musst aber dann gleichzeitig auch die einzelnen Attacken dann irgendwie gut koordinieren können und den Laufweg dann. Ah, nee, ich glaube, das ist nix Ja. für iOS. Genau. Ich habe letztes Jahr noch. Also, ich gehe nicht auf alles ein, was ich durchgespielt habe. Nee. Aber ein Spiel, bevor ich auf die Titel komme, die tatsächlich im Jahr 2017 rausgekommen sind, erschienen sind und die ich durchgespielt habe, muss ich noch einen Titel kurz nennen, weil der mich auch sehr, sehr ergriffen und fasziniert hat, und zwar Oxenfree. Okay. Oxenfree ist von Night School Studios. Die haben vorher noch nichts gemacht. Oxenfree war das Debüt. Allerdings waren, ich glaube, zwei Leute vorher auch bei Telltale angestellt und haben da Stories geschrieben und Dialoge und so weiter. Und die haben sich dann abgesetzt, haben ein eigenes Studio gegründet, Night School Studios, und haben Oxenfree rausgebracht. Das ist so ein bisschen so, das schwimmt so ein bisschen auf so dieser Mystery Teenager Stranger Things Welle, Okay. würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, ob das großartig beeinflusst ist, aber es fühlt sich halt ähnlich an. Auch weil der Soundtrack, der hat halt so ein bisschen so ein 80er-Jahre-Synthie-Vibe. Und der Look ist auch recht düster, aber schön handgezeichnet. Und es geht halt um so eine Horde Teenager, die gehen irgendwie auf so eine Insel, fahren die mit dem Boot und sind dann da am Strand, machen irgendwie Lagerfeuer und hängen halt ab. Und dann entdecken die eine Höhle und ja, sind halt irgendwie so ein bisschen so unterwegs und so mutprobenmäßig oder so, komm, wir machen jetzt mal was, und dann verschwinden die halt in der Höhle. Ja, und da passiert halt dann was. Also jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Mord passiert oder so, aber da wird es halt dann langsam mysteriös und Ja. so ein bisschen übernatürlich. Und dann müssen die auf der Insel halt irgendwie rausfinden, womit es damit auf sich hat. Ja. Und die Story, die ist halt ziemlich cool. Und an sich ist das Spiel auch wirklich nur eine reine Story. Also eigentlich ist es, wenn du so willst, ein 2D-Walking Simulator. Ja. Nicht in Ego-Perspektive, aber in 2D. Und du führst im Prinzip, anders als bei Walking Simulatoren üblich, wo du halt Sachen findest und dann die Story so über, weiß nicht, Tonaufnahmen oder so aufnimmst oder so irgendwelche Reminiszenzen von Geistern oder so, führst du halt da konkrete Dialoge. Aber wirklich das ganze Spiel durch. An sich redest du nur. Du hast die Ach, krass. ganze Zeit nur Dialog. Und du kannst halt auf jede Frage oder auf jeden Dialogschnipsel von deinen Freunden, mit denen du da bist, kannst du vielfach antworten. Also auch mit den Aktionstasten fast immer viermal kannst du antworten. Eine ist immer Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Das heißt, du kannst still bleiben. Und die anderen drei Antworten halt, ne? Wie gesagt, Viereck, Kreis, Ja. Dreieck, ne? Da hast du dann drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. Nett, schnippisch oder neutral, ne? Okay, ja. Aber jetzt nicht so, ja, ich sag mal, nicht so platt wie jetzt bei Mass Effect, so wirklich Ja, gut, böse, mittel, genau. sondern halt auf die Situation zugeschnitten. Und im Making-of habe ich dann auch erfahren, dass die verglichen mit den Telltale-Spielen im Skript von Oxenfree 10-mal so viel Text hatten. Boah, Und das muss man sich erstmal okay. wegtun. Das Spiel dauert insgesamt eigentlich genauso lang wie so ein Telltale-Game. Ja. Die haben immer so, ich sag mal, so 6 Stunden lang oder so. Dann bist du da meistens mit bedient. Dann hast du da die Story und die ganzen Dialoge durch und alles und das ist cool gewesen. Aber bei Oxenfree ist es halt auch so 6 Stunden, würde ich jetzt mal schätzen. Aber du kannst es halt mehrfach durchspielen, vollkommen andere Dialoge führen. Also die haben auch dann andere Auswirkungen Ja. oder ja, das Ja, ist ja und die schon Leute mal antworten dann auch anders. ja. Dementsprechend umfangreich ist das halt und dementsprechend viel Spaß macht das auch. Auch wieder nichts für mich. Ja, nee, so Nee, Story-Adventure-mäßig ist das ja gar nicht gar nicht dein meins, nee. Ding. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Night School Studios, ich habe nämlich die Tage, oder Night School Studio heißt es, die Tage habe ich gesehen, dass sie bei Instagram veröffentlicht haben, an einem neuen Spiel zu arbeiten und das heißt Afterparty, genau. Ah, okay. Afterparty ist, da geht es irgendwie darum, ich bin noch nicht so sicher, die haben auch nicht so wahnsinnig viele Infos irgendwie geleakt bisher, aber es geht wohl irgendwie darum, dass die Charaktere, die kommen irgendwie in die Hölle und die müssen irgendwie gucken, wie du überhaupt in die Hölle gekommen bist. Ah, okay. Und du redest da mit den Dämonen und kannst mit denen auch irgendwie Party machen und so und die unter den Tisch saufen und Karaoke oder was weiß ich. Ist wahrscheinlich auch wieder sehr Dialog-heavy, aber so vom Feeling her mal was anderes, vom Setting. Aber ich vermute mal, dass es im Endeffekt trotzdem auch wieder so ein Dialogspiel ist. Ich Ja, freue mich auf also. jeden Fall mega drauf, weil mich Oxenfree richtig gepackt hat und ich bin auch total glücklich, dass ich von Oxenfree tatsächlich die Limited Run Edition bekommen Die hattest du habe. bestellt, ne? Ja, Ja. genau. Die steht hier Die nirgendwo. steht im Schrank. Irgendwo. Sehe Ja. ich gerade nicht. Nicht Ja, so bei schlimm. den PS4-Spielen hat aber Ach so, ah, okay, ein dunkles ja. Sleeve, deswegen kann man die Seite nicht Genau, gut lesen, ja. ja. Genau, das ist der einzige Titel, der halt auch 2016 erschienen ist, den ich jetzt letztes Jahr noch gespielt habe, den ich jetzt erwähne. Ja. Sonst habe ich halt, ja, endlich mal was auf der Vita gespielt, Gravity Rush und mit Sarah zusammen Touch My Katamari Ja. auf der Vita, aber im Endeffekt war es das dann eigentlich alles. Und dann würde ich jetzt übergehen zu den Titeln, die wir 2017 durchgespielt haben. Oder wie ist Genau. das bei dir? Hast du noch was zu erwähnen, was du nicht aus dem Jahr 2017, aber in 2017 durchgespielt In hast? 2017 habe ich ein Klassiker gespielt, Evo Search for Eden. Ah, Super von Super Nintendo. Nintendo, Ja. stimmt. Gibt es ja nicht in PAL, gibt Ja. es nur in Amerika oder in Japan? Du hast die japanische Cartridge, ne? Nee, Also, noch nicht. dachte ich. Nee, aber ich gucke jetzt mal, wenn wir in Japan sind, ob ich da irgendwie was finde. Hast du es auf dem Kann ja nicht so teuer Emulator sein. gespielt? Ja, Ja. auf dem GPD, auf dem Handheld. Ja. War, fand ich ganz cool. Also ist auch so, ja, so ein Action-Adventure. Würde Ja. ich sagen, so 2D-Plattform-Action-Adventure. Ja. Und du spielst halt die Evolutionsgeschichte. Sprich, du fängst an als kleiner Fisch, musst dann andere kleine Fische essen, bekommst dadurch Erfahrung, also sprich kämpfen. Und dann kannst du dich halt ja, auf die nächste Evolutionsstufe heben. Kannst dann größeren Kiefer bekommen durch Erfahrungspunkte, dementsprechend machst du mehr Schaden. Oder nimmst du eine größere Schwanzflosse, dann kannst du schneller schwimmen, kannst dann dadurch das Level schneller beenden. Und du hast dann halt so ganz viele Sachen, je nachdem, wie du dich weiterentwickelst, sind die einzelnen Level schwieriger oder leichter. Dann hast du irgendwann kommst du dann an den Punkt, wo du aus dem Wasser rauskommst, wo du dann zur Amphibie wirst. Dann geht es wieder von vorne los. Du musst deine Erfahrung wieder neu sammeln, kannst dann größere Füße nehmen oder höhere Füße, damit du dann besser springen kannst. Du kannst auch wieder einen anderen Kiefer, du kannst dir einen Rückenpanzer nehmen, damit du mehr aushältst. Und so geht's dann weiter. Und am Schluss wird es richtig abgefahren. Also bis dann irgendwann, ist ja jetzt kein Spoiler, das Spiel ist 25 Jahre alt. Ja. Also ich war irgendwann ein Affe, eine Meerjungfrau habe ich Was? irgendwann erreicht, ganz absurd. Dann Dinosaurier, ein Flugdinosaurier. Ja, und ganz am Ende war ich dann halt irgendwann ein Höhlenmensch. Aber total absurd. Was für ein geiles Prinzip eigentlich. Und das ist Weil. irgendwie so voll. Ich kenne niemanden, der das Spiel kennt. Also, ich hab's irgendwann mal in einer Review gesehen und hab mir gedacht, sieht ganz cool aus, test es einfach mal. Und hat wirklich Spaß gemacht. Also, so ganz absurde Dinge. Also, man wird irgendwie zum Mensch, indem du musst dich zum Affen entwickeln. Und das war schon ganz geile Wahnsinn. Und da muss ich auch ein bisschen im Internet gucken, damit man wirklich die letzten Evolutionsstufen bekommt, weil da waren schon so absurde Sachen. Keine Ahnung, irgendwie, du musstest. Um zum Affen zu werden, musste man irgendwie erst so ein Reh sein. Dann musste man ganz komische Hörner dazu, die hatten überhaupt keinen Sinn. Und dann konnte man irgendwie in so ein Gebiet rein, wo man dann zum Affen wurde. Und vom Affen ging es dann halt irgendwie weiter in Richtung Mensch und so. Oh, total verrückt, aber hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Aha. Ja, Gibt es klingt dann ziemlich immer, ein, abgefahren. jede Evolutionsstufe hat dann so einen Endboss quasi, die auch gar nicht so einfach sind. Aber macht auf jeden Fall, kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du mal irgendwie in die Hand kriegst. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Das ist ganz witzig, weil ich habe mir jetzt auch irgendwie kurz vor Weihnachten noch im GameStop habe ich mir Birthdays the Beginning gekauft. Ich weiß nicht, kennst du das? Mal von gehört oder Nee, so? noch nie gehört. Das ist irgendwie auch so ein Sandbox-Ding, wo du halt auch die Evolution durchspielst. Du hast halt erstmal, du hast so einen kubischen Planeten, den du halt quasi bearbeiten kannst. Du kannst die Oberfläche anheben oder absenken. Wenn du Okay, anhebst, wenn du ja. also Berge baust, dann kannst du ja die Temperatur der Welt erhöhen. Quatsch, senken, dann wird Ja. es kälter, weil der Berg halt irgendwie alles aufsaugt Genau, quasi, ja. ne? Und dann wird es kälter drumherum. Und wenn du die Oberfläche absenkst, dann kreierst du Wasser. Und je tiefer du das absenkst, desto mehr Wasser hast du halt. Ja. Und dann wird die Welt wärmer. So, dann kannst du halt deine Umgebung so dadurch beeinflussen. Wenn es dann wärmer wird, dann bilden sich irgendwann irgendwelche Amöben im Wasser und irgendwelche Pilze und keine Ahnung, Unterwasserpflanzen und so. Und irgendwann die Amöben, die fangen dann an, sich gegenseitig aufzufressen, ne? Und dann kommen neue Amöben und so weiter. Du kannst halt auch immer die Zeit irgendwie beschleunigen, dann gehen da irgendwie die Tausende von Jahre innerhalb von Sekunden irgendwie Ja. vorwärts. Und dann entstehen da neue Lebensformen, dann verschwinden die wieder, sterben die wieder aus oder so, und dann kannst du wieder die ganzen Bedingungen verändern. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus Viva Pinata, Spore und SimCity. Ah, okay, ja, hört sich gar nicht so schlecht an. Ja, ich glaube auch, dass dir das gefallen würde. Das ist, Ja. glaube ich, so ein Spiel für dich. Und ich habe das mit Sarah eine Weile gespielt, weil sie ja auch so mit Viva Pinata hat, finde ich cool. Ja, wir haben ein paar Mal mussten wir nachgucken, was man machen muss für die bestimmten Spezies, Ja. weil das Männchen, was dir irgendwie halt dein Guide ist und was dir immer sagt, was du machen musst, um die nächste Spezies zu erreichen, das ist jetzt irgendwie nicht so aufschlussreich. So, manchmal sind die Tipps nicht so füllig. Ja. Deswegen war es ein bisschen schwierig. Aber Bock hat es trotzdem gemacht. Wir haben es jetzt nicht durchgespielt, aber Ziel Ja. ist halt, dass du an die Neandertaler kommst. Okay, Und ja. es gibt auch einen Freeplay-Mode, da kannst du dann machen, was du willst. Da kannst du dann in der Zeit irgendwie die Tiere züchten, die du irgendwie Ja. dann am tollsten findest. Cool sind halt echt die ganzen Dinosaurier, ne? Dann Ja, siehst du da irgendwie klar. so ein Brontosaurier, der da irgendwie mit seinen 20 Metern Halslänge oder Ja. was da irgendwie den halben Bildschirm einnimmt. Und dann siehst du mal in Relation dazu irgendwie so ein Velociraptor oder ein T-Rex. Ja, wie klein die dann eigentlich ja, waren, ne? Total ja. cool eigentlich. Ja. Aber trotzdem, alles ist auch mit den korrekten lateinischen Namen versehen. Ah, okay, das also ist auch mega schlecht, nerdig. So. Ja. Und es ist auch voll schwierig. Irgendwie. Wir brauchen jetzt noch welche von diesen. Wie heißen die komischen Pflanzen nochmal? Das kannst du dir gar nicht erst merken. Ja, Also, ja. aber es also ist aufschlussreich und lehrreich sogar. Ne? Ein bisschen kompliziert, um als Kinder-Education-Game irgendwie Ja, durchzugehen, okay. aber Ja, trotzdem glaube ich glaube, ich hätte es als Kind trotzdem gefeiert. Ich habe da so einen fuchst Scheiß man hab ich sich früher rein, gespielt. ja. Ja. War ja hier Black and White und so, habe ich Ja, auch Black and voll White gerne gespielt. ist auch ein Vergleich damit. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall noch ein Spiel, was ich hatte, was jetzt nicht 2017 released wurde. Abzu habe ich noch gespielt. Ah, sehr schön. Die Tauchsimulation. Simulation ist gut, Ja, ne? Simulation Super. ja nicht, aber Ja. wie du den Walking Simulator hast, habe ich mir den Tauchsimulator Ja, klar. reingezogen. Ja, wunderschön. Absu fand ich Ja. absolut Ansonsten habe ich, glaube ich, nur Sachen gespielt, wunderschön. die 2017 rausgekommen sind. Ja, cool. Also wir können das ja beide, haben wir ja eingangs schon erwähnt, darauf einigen, dass wir Zelda Breath of the Wild gespielt haben, das gut fanden. Genau. Was hast du denn sonst noch 2017 durchgespielt? Nachdem ich ja in dem ersten Podcast 2017 gesagt habe, ich werde mir auf keinen Fall die Switch zum Release kaufen, weil ich ja dann einen Monat später schon wieder korrigieren musste, weil Ja, ich mir die zum ja, Release gekauft habe, hatte ich halt Zelda zum Release geholt und hatte mir aus Japan I Am Setsuna importiert. Ja. So ein ja, ganz Ganz klassisches Square klassisches Enix Rollenspiel, ne? JRPG. Auch so im 16-Bit-Style, oder? Ja, ist so, so vom Style her wie Chrono Trigger. Ja. Schön. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Viele haben gesagt, ach, ist ein bisschen zu langweilig, hat nicht so gut abgeschnitten, aber ich fand es richtig gut. In dem Zug habe ich mir dann jetzt auch direkt Lost Sphere, das neue Spiel von Square Enix, vorbestellt. Aha, ja, auch Das, für gibt's für PS4 und auch, auch für Switch, genau, ne? für die, eigentlich gab es die Switch-Version nur in dem Square Enix Store am Anfang als physische Version. Und nachdem sich dann alle beschwert haben, haben sie dann normal released. Kommt jetzt irgendwie am 23. Januar, glaube ich, raus. Ich hatte Ah. gestern die Bestätigung, dass das versendet wird in den nächsten Tagen. Das ist auch wieder vom Setting her Lost Sphere genauso. Und auch von dem Artstyle, so also ein bisschen Chrono Trigger mäßig. Ja. Und es geht halt darum, dass du irgendwie dann, der Protagonist, den du spielst, der kann irgendwie Erinnerungen wieder aufwecken. Und du hast am Anfang eine Welt, die einfach nur blass ist. Du hast ein Dorf und dann drumherum ist einfach nur so Wolken. Und du bist der Typ, der Erinnerungen von Leuten wecken kann und dadurch entsteht die ganze Welt. Und dann kannst du dich halt weiter durch die Welt arbeiten und kannst durch mehr Erinnerungen mehr Spielsachen freistellen dann. Okay. Aber I Am Setsuna ist so ein klassisches JRPG. Du hast deine Gruppe, du kannst leveln, du kannst deine Waffen skillen, du kannst Combo-Angriffe wie bei Chrono Trigger machen, wenn die Leute zusammenpassen, kannst du super starke Angriff-Kombos und so machen. Ah, Also cool. hat mir schon sehr gut gefallen. Dann Das war. kommt das auch auf meine Kaufliste für die Switch. Ja, auf jeden Fall, also kann ich nur Wenn ich mal empfehlen. eine habe. Ja. Ja, gut, Zelda machen wir nachher wahrscheinlich, ne? Ja. Dann habe ich mir die Crash-Trilogie geholt Jo. für PS4. Die Insane Trilogy. Insane Trilogy. Insane Ja. Trilogy. Die war auch wirklich insane schwer. Ey, ich habe das als Kind nicht so schwer empfunden wie jetzt. Die sind auch, also ich habe es ja noch nicht gespielt, das Remake für PS4 jetzt, ne? Aber alle Leute bei Instagram Wahnsinn, ehrlich. waren drauf und dran und haben gesagt, boah, ist das schwer, leck mich am Arsch. Ja. Andi ja auch, ne, der Ja. bei unserem Switch mit und Genau, Zelda ja. Podcast war ja auch dabei. Der hat das auch gespielt, hat sich auch wahnsinnig aufgeregt. Du hast gesagt, es ist echt bockschwer und so. Schwer. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, weil Also, ich meine, ich habe die Spiele gar nicht so schwer in Erinnerung. ich hatte die auch nicht so schnell. Crash Bandicoot 1, also das Remake, richtig bombeschwer. Die Level mit den Hängebrücken, wo die einzelnen Brückenteile abfallen können, wo du genau den Sprung haben musst und Ach so. Gott, ja. Ich habe vorher für die Trophäe 99 Leben gesammelt und bin trotzdem im Level Game Over gegangen. Nee. Und irgendwann habe ich mich daran erinnert, dass man an der PlayStation 1 konnte man auf die Hängebrücke, auf die Seile springen. Wenn du ganz genau gesprungen bist, kannst du da ganz anders dran laufen. Nur so habe ich die Level geschafft Das mit ging dann aber Hängebrücke. auch Das wieder. geht wieder. Ah. Ey, ich bin verzweifelt an dem Level. Cool, dann haben sie entweder mit Absicht den Glitch eingebaut oder er ging einfach zufällig Nee, wieder. nee, die hatten, also die haben gesagt, die wollen noch alles original so lassen, wie es war. Okay. Ja gut, hätte ja sein können, dass sie es nicht irgendwie wussten, Ja. dass das geht, ne? Aber ja. Okay, Also, cool. und Crash Bandicoot 2 und 3 hat man schon gemerkt, wurde dann deutlich leichter vom Schwierigkeitsgrad. Also da war jetzt, aber Teil 1 bockschwer. Krass. Also ich habe auch den ersten Teil noch am schwersten in Erinnerung, den habe ich aber tatsächlich auch am häufigsten gespielt, Ja. obwohl ich 2 und 3 lieber mag. Aber ich habe den dritten nicht original und auch nicht runtergeladen. Ich habe nur 1 und 2 runtergeladen und auf Vita oder PS3, Ja. ne? Von daher bin ich da so ein bisschen unsicher, aber ich weiß noch genau, wie viel wahnsinnigen Spaß ich mit Crash Bandicoot 3 Ja, es sind auch hatte. super Spiele. Also alle drei sind super. Ja. Aber die kamen mir halt jetzt extrem schwer vor. Die haben gesagt, durch die Portierung ist es auch nochmal, also du kannst jetzt noch ein bisschen genauer steuern und der fällt auch ein bisschen genauer runter, wenn man auf der Kante steht zum Okay, dann Beispiel. wird es natürlich automatisch Dann ist es schwerer, ja. nochmal ein Ticken Ja, schwieriger. okay. Verstehe. Ja, also die drei Spiele oder vielmehr die Trilogie kann ich echt nur empfehlen. Kostet auch nicht die Welt für die Nee, genau, PS4. richtig. Für drei Irgendwie, glaube Spiele ich, 40 Euro oder was, ne? Finde ich total in Ordnung. ich glaube jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 29 oder sowas. Also echt zu empfehlen. Ja, und dann, also abseits von Zelda habe ich dann noch den anderen großen Kracher für die Switch dann gespielt. Mario Odyssey. Ja. Fand ich. Ja, ganz gut. Echt? Nicht überragend, wie alle sagen. Ich fand ihn ganz gut. Wow, also die meisten Leute, die ich gehört habe, so eher auch mein Kumpel Knicki zum Beispiel, Ja. ne, sagte, er fand es sogar besser als Zelda. Aber man muss dazu sagen, er fand Zelda nicht gut. Ja, okay, Ihm ja. ging bei Breath of the Wild zu viele Sachen auf die Nerven. Ja. Aber auch alle möglichen anderen Leute haben gesagt, irgendwie Game of the Year eher Mario Odyssey als Zelda. Ich fand Mario Odyssey solide, gut, hat mir richtig viel Spaß gemacht, aber also Zelda fand ich doch noch besser. Okay. Aber das, ja, Er da kann waren ja nichts zu schöne, sagen. Ne? Wenn ich mir ja. eine Switch hole, wird das erste Spiel sein, was ich mir kaufe, Ja, Mario Bayonetta Odyssey, 3. ja. Ah, ja, Ne, okay, Bayonetta Bayonetta 3 wird 3, ja. der Grund sein, warum ich mir eine Switch kaufen werde. Ich habe so sehr darauf gehofft, dass das Bayonetta 3 exklusiv für die Switch kommt Ja. und sie haben es einfach wahrgemacht. Da applaudiere ich Platinum Games einfach hart für. Ja, und dann wird natürlich auch direkt Mario Odyssey gekauft, aber ja. Ich weiß nicht. Also Super Mario 64 ist für mich der absolute Meilenstein und die absolute Genregröße des 3D-Jump'n'Runs. Ja. Mario Galaxy zum Beispiel war auch absolut fantastisch, Ja. aber irgendwie habe ich trotzdem Mario 64 lieber, obwohl Galaxy wirklich tausendmal schöner aussieht, so viele tolle Ideen hat. Jedes Level ist wirklich wahnsinnig innovativ, sogar, also gerade der zweite Teil. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Irgendwie. Also ja, Odyssey, ich meine, dieses Ding mit der Mütze, okay. Aber dann hast du 5000 Kostüme. Also du kannst ja wirklich in jeglichen, ich habe dir immer Bilder geschickt, Ja. egal in was für Kostüm, aber es macht halt nichts anders. Nee, ja gut, das ist Egal natürlich welches doof, Kostüm ja. du anhast, du hast keine neuen Fähigkeiten, also so wie früher, keine Ahnung, du hast die Feuerblume eingesammelt und konntest dann Sachen machen mit der Feuerblume, die du so nicht machen konntest. Oder bei 64, wenn du die Mütze hattest mit den Flügeln, konntest du halt fliegen. So und Ja, jetzt, sowas macht halt Sinn, oder wie bei Mario ja. Bros. 3, ne? Froschkostüm, Genau, Tanuki-Kostüm Froschkostüm, oder ja. so, ne? Ja. Und jetzt kaufst du dir halt die Kostüme da für die Münzen. Und ja, hast dann halt einfach nur, dann bist du halt Mexiko Mario. Dann hast du ein Sombrero an und ja, aber es verändert sich halt nichts vom Spiel. Fand ich ein bisschen schade. Ja, das ist schade, weil sowas kannst du halt eigentlich wunderbar nutzen. Ja, genau, man Das ist hätte ja richtig genau, viele Möglichkeiten ja, gehabt. das ist ja genau mein großer Kritikpunkt an den Amiibo, die eigentlich total viel zu jedem Spiel dazu beitragen könnten, aber immer nur so Pillepalle-Funktionen Ja, haben, also jetzt bei ne? den Amiibos war ja auch, wenn du Dr. Mario draufgelegt hast, hast du halt die Dr. Mario-Anziehsachen bekommen. Ja, aber halt mehr nicht. Genau, mehr nicht. Ich meine, ist schon cool und man muss sich Ja. auch überlegen, dass es halt auch, es gibt ja, wie viel Amiibo gibt es? 165 oder Ja, so? aber für alle hast du keine Anziehsachen bekommen. Für andere hast du, ich glaube, Tipps bekommen, wo die nächsten Monde sind oder wie man den nächsten Ah, Mond okay. bekommen kann. Ja gut, immerhin, ne? Ja, Das ist genau. dann, Also man ja. ist nicht, also man konnte jeden Amiibo benutzen und dann hat man halt ein paar Münzen bekommen und ein paar Tipps und bei denen, die funktioniert haben, halt das Outfit. Ich hatte den 8-Bit Mario, den ich als Ja, von Amiibo Mario habe. Maker. Genau. Da kriegst du halt das alte Outfit, sprich die rote Latzhose mit dem blauen Shirt. Ja. Dann hatte ich halt den Dr. Mario. Und sonst hatte ich, glaube ich, keinen, der funktioniert hat. Also außer mit den Hinweisen dann. Ja. Ja, das fand ich halt ein bisschen schade. Und Der Schwierigkeitsgrad, wenn du nicht 999 Monde sammelst, ist halt super einfach. Okay. Also du kannst natürlich, wenn du alle Monde haben willst, kommen die super Herausforderungen natürlich zum Schluss, aber wenn du jetzt nur so weit spielst, dass du wie immer Peach rettest und dann noch ein Stückchen weiter, ist es nicht sonderlich schwer. Okay. Ich weiß gar nicht, was Nintendo mit diesen Collectibles jetzt hat irgendwie. Bei Zelda konntest du ja auch 999 Korok-Samen einsammeln. Ne, 900 nur. Oh ja, nur. Ja, Mal, okay. hast du gelesen? Ich habe letztens gelesen, was man dafür kriegt, wenn man 900 eingesammelt Ja, hat. du kriegst diesen riesigen goldenen Korok-Samen, der einfach aussieht wie Wie so ein ein Haufen Scheißhaufen, Scheiße. ja. Und der Ja. auch stinkt, wie das in der Ja, Beschreibung aber steht. das sagt er ja auch bei den normalen Ja, Korok-Samen. So, dann genau, findest du ja. so ein Crocs heißen die auf Deutsch, ne? Ja. Dann findest du so ein Croc und dann sagt er, hey, ja, cool, du hast mich entdeckt, hier, bitteschön, du kriegst einen Samen von mir. Und dann, wenn du im Menü das anguckst, ne, die Ja. Crocs-Samen, dann sagt er, ja, hab ich von den Crocs gekriegt, sieht ein bisschen komisch aus, riecht auch seltsam. Ja. Und sieht aus wie so ein kleiner Haufen. Genau. Und ja, das ist irgendwie, als ob die Crocs irgendwie dir so einen kleinen Haufen als Ja, Andenken genau. schenken. Und wenn du 900 Stück kriegst, dann Kriegst kriegst du den diesen goldenen Haufen. riesigen goldenen Haufen, was mich, glaube ich, wahnsinnig machen würde. Macht der Nee, irgendwas? der kann nichts. Der ist einfach nur als Belohnung. Goldener Haufen, scheiße. Aber zurück zu Odyssey. Das schönste, allerbeste Feature an Odyssey fand ich eigentlich, du findest überall in der Welt, in jeder Welt findest du diese klassischen grünen Röhren und dann schaltest du zu 90%, wenn du so eine Röhre gehst, in den Ah, 2D-Modus ja, um stimmt. und bist dann wieder im Pixel-Mario Ja. und hast dann 2D-Welten wie Dann halt ändert sich auch früher. die Musik in so eine Genau, die 8-Bit-Musik, ne? 8-Bit-Musik. Das Gute ist, egal welches Outfit du anhast, es ändert sich in die Pixel-Variante davon. Echt? Also du bist dann auch ein Pixel-Dr. Mario Ach. oder du kriegst ja auch diese Amiibos mit dem Hochzeitskleid und dem weißen Ja. Anzug, dann bist du halt im Hochzeitskleid da drin. Du kannst dem Mario auch dein Hochzeitskleid anziehen. Ja. Und du spielst dann auch zum Schluss mit Bowser, da musst du dann auch in so eine Pixelröhre gehen und dann spielst du so einen Pixel-Bowser, wie der halt früher bei den alten Ach, cool. 8-Bit-Teilen war. Die Features fand ich richtig gut. Cool, sehr cool. Waren halt so ein paar übertriebene Sachen, halt, dass du den T-Rex da steuern kannst, Ja, genau. sinnfrei. Ja, da konntest du halt ein bisschen rumrennen als zu deppern, aber ja. Genau, und dieses Feature, dass man halt, also damit konnte ich mich nicht so richtig anfreunden, dass man die Mütze auf Sachen geworfen hat und dann die steuern konnte. Goombas zum Beispiel. Und dann gibt es halt so Rätsel, wo du übernimmst einen Goomba und kannst dann auf einen anderen Goomba springen und dann hast du irgendwann so einen Goomba-Turm. Ja. Und dann kommst du dann auf höhere Ebenen. Ja. Oder die alten Kugelwillis konntest du anwerfen und dann konntest du mit denen rumfliegen und Stimmt, konntest und dann irgendwas Sachen kaputt machen, zerstören, ja, damit du genau. weiterkommst. Fand ich jetzt nicht ganz so cool. Ich fände es schöner, wenn Mario einfach die Fähigkeit gehabt hätte, irgendwie wieder Bomben zu werfen oder irgendwie durch Feuer irgendwas kaputt zu machen. Aber das Also war halt. ich habe das ja auch irgendwie so 2 Stunden mal gespielt bei Andy. Ja. Und ich fand es schon auch cool mit der Cappy, mit dem Feature. Und auch zum Beispiel an den Levels irgendwie die was hast du gerade gesagt? Die Patronen? Wie heißen die nochmal? Kugelwilli. Kugelwilli. Ja. Nee, Kugelwilli ist ja in der Kette. Ach ja, stimmt, Kugelwilli in der Kette. Den konntest du aber auch übernehmen. Ah. Ach, wie hieß die anderen nochmal? Ja, diese Die Bomben halt, ne? Also die Raketen, also diese schwarzen Bullet Bullets. Bill? Nee, Ja, keine nee, keine Ahnung. Ahnung, wie der Ja, hieß. wahrscheinlich Du hast hieß den der da stehen Bullet irgendwo. Bill. Aber steht wahrscheinlich drunter, ne? Nee. Hab ich auch gar nicht. Hast du ihn nicht? Nee. Na, ist ja auch egal. Ist auch egal. Die Leute wissen auf jeden Fall, was gemeint Ja, ist, diese Kanonenkugeln halt, ja. ne? Diese also bisschen Kanonenpatronen, die Patronen, dann durch die ja. Gegend fliegen. Genau. Damit kannst du durch die Gegend fliegen, was kaputt macht. Fand Ja. ich cool. Ich müsste es halt jetzt einfach mal durchspielen, um mir dann ein größeres Urteil Ja, das dazu zu Problem ist bilden. halt, das ist ja halt so ein Ding, was du halt immer und immer und immer wieder machst. Du kannst nichts anderes machen, außer bei den vielen Rätseln auf den Gegner die Mütze werfen und dann mit dem Gegner zu spielen. Ja. Das fand ich ein bisschen störend irgendwie. Ja, ich lass da mal auf mich zukommen. Wird mir schon gefallen. Ja, also ich fand jetzt auch nicht schlecht. Es war ein richtig gutes Mario. Mit schönen Überraschungen am Ende noch und so. Hat schon Spaß gemacht. Aber jetzt nicht so überragend, wie halt alle sagen. Okay, ja. Das ist für mich auf gar keinen Fall Spiel des Jahres. Okay. Ich glaube, ich habe noch. Ja, angefangen, aber noch nicht beendet, halt Xenoblade Chronicles 2. Okay. Das könnte für mich Spiel des Jahres werden, wenn ich es durchgespielt hätte, Ja. 2017. Schon Wahnsinn. Also mir gefiel ja Xenoblade Chronicles 1 schon richtig gut und 2 macht eigentlich alles richtig. Ein bisschen kompliziert im Einstieg, aber wenn man sich einmal so reingefuchst hat ins Kampfsystem und in diese neuen Klingensachen und Fähigkeiten, dann erschließt sich da auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Kampfflow. Also mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Okay. Ja, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe kein Xenoblade gespielt. Also viele sagen ja, das ist halt so ein MMO-Kampfstil. Du kämpfst halt nicht sehr, sondern du wählst so die Attacken aus und die werden dann durchgeführt. Dann hast du wieder eine Aufladezeit von den Attacken und dann kannst du die halt wieder ausfüllen. Und also mir gefällt es richtig gut. Wie gesagt, sehr, sehr umfangreich, sehr viel Masse, die am Anfang auf dich einprasselt in dem Spiel. Aber wenn du nach und nach dir alles genau durchliest und dann auch immer wieder anwendest, dann kommst du ins Spiel rein und dann macht es einfach nur Spaß. Ja. Ja, gut, ich meine, du als alter Rollenspielfanatiker, für dich ist das natürlich eine wahre Wonne, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Charaktere sehen super aus, die Angriffsdinger, da gibt es dann noch so Special Moves und die sind alle schön animiert und sehen richtig wahnsinnig aus mit geilen Effekten. Ja. Wahnsinn, also was die Switch da leistet, auch im Handheld-Modus. Viele meckern ja über den Handheld-Modus, aber ich komme damit richtig gut klar. Und da dieses On-the-Fly-Wechseln, ne? Von der Switch Ach Handheld so. Und... ja, das ist schon ein ziemlich cooles Feature, das muss man ja schon sagen. Das ist ja wirklich, also... Kommst nach Hause, wenn du irgendwie unterwegs warst und zack, du machst halt weiter. Du steckst die Switch ein, der Fernseher ist an und das Spiel ist sofort auf dem Fernseher, du kannst sofort weiterspielen. Ja. Und genauso, wenn du, keine Ahnung, du hast gerade am Fernseher am Spiel und irgendjemand will Fernseher gucken oder irgendwas anderes machen, du ziehst die Switch nur aus der Konsole und kannst sofort weiterspielen. Das ist definitiv wegweisend und ich glaube, dass die Spieler das fortan von allen Konsolen erwarten. Das ja, also wird zwar nicht passieren, ja, ja. Weil so diese ganzen mega überkrassen Brecher, die, weiß ich nicht, wie jetzt ein Final Fantasy 15 oder keine Ahnung, jetzt so Doom, nee, stimmt gar nicht. Doom ist ja der Wäsche rausgekommen. Skyrim ja auch, stimmt. Skyrim auch, ja. Weiß nicht, also ich kann mir kaum vorstellen, dass so total jetzt, wenn ich mal in die Zukunft blicke, in 2018, wenn so ein Metro Exodus oder so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie diese Datenmenge auf so eine kleine Cartridge passt und irgendwie vernünftig funktioniert unterwegs. Nee, auf die Cartridge nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Wobei das ja auch Schwachsinn ist, weil ich habe dir gerade eine 16 GB Karte mitgebracht, die ungefähr so groß ist wie ein Fingernagel. Ja. Und die für kleiner, die Vita, die 64, also jede neuere SD-Karte mit, die haben ja jetzt schon 200 GB oder sowas, die sind stimmt. Ja alle nicht größer. Eigentlich so eine Spiele-Cartridge, die könnte locker irgendwie einen Terabyte fassen. Ja, ne? Auf jeden Fall, also das wird nicht mehr lange dauern und dann kannst du auch diese großen Datenmengen darauf speichern. Mhm. Und dann ist es auch, glaube ich, nicht mehr so weit weg, dass auch diese ganzen AAA-Super-Grafikspiele irgendwann darauf, nicht auf der Switch, aber vielleicht die nächste Generation, das dann auch so Spiele darauf laufen werden. Ja, du kannst recht haben. Also gerade Speicherplatz ist ja heutzutage nichts mehr. Nee, eigentlich nicht. Wenn du überlegst, was wir früher auf dem Rechner hatten an Speicher, so eine Diskette, wie groß eine Diskette war und was da drauf gepasst hat. Ja, und die war noch beidseitig bespielt. Ja, und jetzt... Ach, das ist also für alle unsere Zuhörer, ne, die vielleicht ein bisschen jünger sind, Disketten, das waren die Medien unserer Jugend... Also die sehen nicht so aus wie CDs oder auch nicht wie Switch-Cartridges oder 3DS-Spiele oder so, sondern die waren so groß wie eine Audio-CD, aber aus Plastik. Und da drin war so ein Stück dünnes Plastik wie von so einer Videokassette, also so eine Folie. Und auf der Folie waren die Daten drauf. 3,44 MB. Ja, stimmt. Das war früher das heiße war die, Ware. Das war aber schon die... da war die neuere für... Die 5,3 Zoll. Genau, ne? Ja. Das war früher auf dem Schluff heiße Ware. Nee, Moment. Mit irgendwelchen... Die große war 5,3, die kleine war 3,5. Ja, genau, die kleine war 3,5. 3,5 Zoll. Heiße Ware mit irgendwelchen Bildern von, keine Ahnung, Britney Spears oder zwei MP3s mit den neuesten Songs. Ja. Kann sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Heute schickst du irgendwie... Datenmengen von A nach B, die sind ja jenseits von Gut und Böse. Ich habe früher, bin ich zu meinen Kumpels irgendwie in der Schule gegangen oder halt innerhalb der Schule irgendwie in den Informatikraum oder so, ja. Hatte eine Diskette dabei und habe dann meine E-Mails, die ich bekommen habe, die habe ich auf Diskette als Textdatei gespeichert, damit ich die zu Hause beantworten konnte. Und dann wieder und dann als Textdatei. Und nächstes Mal, wenn ich im Internet war, konnte ich dann auf der Diskette dann die Antwort kopieren und als E-Mail weiterleiten. Also verschicken halt, ne? Weil ich zu Hause noch kein Internet hatte. So war das früher. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten früher, als ICQ dann irgendwann hip war, als wir Internet hatten, haben wir einfach über Nacht ICQ angelassen und haben uns Alben Ja, zugeschickt, weil genau. man ja Daten senden konnte, egal welche Größe. Wir haben uns einfach Musikalben zugeschickt. Ja. Ich Das glaube, war das noch habe ich nicht Zeiten. gemacht, weil ich immer darauf achten musste, wie viel Zeit ich im Internet verbringe, weil wir noch so eine Okay, ja, Minutenabrechnung nee, wir hatten. hatten direkt Flatrate. Flatrate, ja. Aber wir Okay, schweifen ab. wir schweifen ein bisschen ab. 2017. Also wie gesagt, Xenoblade Chronicles wäre wahrscheinlich mein Spiel des Jahres geworden, wenn ich es durchgespielt hätte, bin aber noch dran, bin jetzt glaube ich 24 Stunden im Spiel. Ja. Macht Bock. Paddy hat ja gerade keinen Bock mehr, wie er heute geschrieben hat, so Stimmt, richtig. ja. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, also ich werde es auch durchspielen, gar keine Frage, und werde wahrscheinlich im nächsten, spätestens übernächsten Podcast dann auf jeden Fall mal mehr dazu erzählen. Gut. Dann könnten wir, glaube ich, zu dem Brecher, den wir beide gespielt haben, übergehen. Ja, ich würde noch ganz kurz sagen, was ich Ja. letztes Jahr gespielt habe. An Spielen, die 2017 rausgekommen sind, habe ich durchgespielt den DLC von Shovel Knight, Spectre of Torment. Ja. Das war der zweite DLC. Da kommt jetzt so eine Complete-Version für die Switch auch raus. Ja? Als physische Version oder Weiß was? ich nicht. Ich glaube nur als Download. Oder den gibt es sogar schon als Download. Ja, ist ja auch eigentlich irrelevant, weil die DLCs, die sind ja gratis. Ja, Das ist ja genau. das Geile daran. Ja. Yacht Club Games, die haben ja die DLC einfach gratis gemacht. Und das sind eigentlich Wenn du nochmal das zwei Spiel eigene einmal Spiele, gekauft. ne? Ja! Also gut, für Spectre of Torment habe ich jetzt, glaube ich, 4 Stunden gebraucht. 4,5 Stunden. Ja. Aber das ist ja schon wie ein Ja, kleines Indie-Game, wie klar. so ein NES-Spiel oder so. Ja, So Mega genau. Man spiele ich auch in 4 Stunden durch, Ja. ne? Und deswegen, also ich fand das Shovel Knight an sich schon absolut fantastisch. Im Jahr davor habe ich das Ich habe durchgespielt. dann auch im Jahr davor Und gespielt. das ist einfach absolut perfekt für jeden, der irgendwie in den So Mega 80ern, 90ern groß Man-mäßig, geworden ja. ist, genau, einen Bock auf Mega Man, Ja. Castlevania oder Zelda hat und das alles in einen Topf geworfen Ja, gekriegt hat, genau, ne? ja. Grafik wunderschön, Jake Kaufman, super geilen Soundtrack geschrieben, also Ja. richtig gute Leute da an Bord gehabt. Und dann machen die einfach gratis DLCs. Ich fand den Plague Knight, Plague Knight fand ich auch nicht so fand ich nicht so toll, berauschend, den fand ne? ich vom spielerischen, vom Gameplay her, fand ich den Weil komisch. er alles geändert hat, ne? Ja, Weil Spectre er. of Torment auch, der spielt sich auch Ach so, anders. spielt sich auch Aber noch der spielt sich anders. ein bisschen actiongeladener als Ja. der Plague Knight, Plague Knight fand ich ein der bisschen Spectre lahm Knight. irgendwie. Ja, genau, Ja. und der war ja mehr so der Magier. Du musstest Genau, also ja. mehr so So mit Projektilen fernkampfmäßig, arbeiten und ja. so, genau. Das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeschreckt, keine Ahnung. Aber es Ja. müsste ich eigentlich auch nochmal spielen. Aber Spectre of Torment war super. Dann habe ich The Walking Dead, The Final Frontier durchgespielt. Also halt einfach ein neues Telltale Walking Dead. Da kommt dann dieses Jahr, also 2018, die zweite Ja. Staffel zu raus, beziehungsweise die letzte Staffel, wenn man alle 5 oder 4 dann zusammenzählt. Ja. Dann habe ich durchgespielt, es kam eigentlich technisch gesehen im Dezember 2016 auf den Markt, aber ja, ne? Wer hat Dezember, die Zeit, Januar das ist, innerhalb von ja, 2 Tagen genau. durchzuspielen? Ich habe es dann 2017 durchgespielt. Ich zähle das auch eigentlich mal als 2017er Release. Und zwar Shantae, Half Genie Hero. Ja. Ich liebe Shantae. Ich habe Shantae mit Pirate's Curse auf dem 3DS angefangen und Ja. kennengelernt. Fand ich super. Absolut wunderschönes und zuckersüßes Metroidvania-Spiel. Ja. Und vom Grafikstil her absolut einzigartig und wunderschön. Setting her cool, weil du ja so eine Genie spielst auf so einem Genau, ja. Insel-Setting und du hast auch so viele coole Companion-Charaktere und so, mit denen du dann irgendwie Dialoge führst oder die dich irgendwo hinbringen oder die dir mal was helfen oder so. Und im Endeffekt, du kriegst halt eine Handvoll Fähigkeiten, aber es ist nicht so überladen wie bei einem Castlevania oder Ja. Metroid, also es ist ein bisschen abgespeckter. Dafür hast du aber permanent einfach auch Spaß, hast nicht ganz so viel Backtracking. Und bei den anderen Shantae-Spielen, die waren alle halt noch so in 16-Bit-Pixel-Grafik, Ja, so hätten auch genau, alle auf ja. dem Super Nintendo funktioniert oder auf dem PS1. Aber Half Genie Hero hat zum ersten Mal HD-Sprites Oh, benutzt, okay. trotzdem handgezeichnet, aber wirklich in HD und butterweich animiert. Ja. Also kommt mir fast schon vom Stil her, geht das fast so sehr, so nah an mein Herz, wie jetzt die butterweichen Animationen von Vanillaware oder Boah, die sind Wahnsinn, ne? von Arc System Works, also Ja. hier Guilty Gear oder so, Ja. ne? Also wirklich geil, wunderschön, wirklich süß, ganz, ganz tolles Metroidvania-Spiel. Dann habe ich noch durchgespielt Blackwood Crossing, auch wieder so ein Walking Walking Simulator, Simulator. mit einer sehr ergreifenden Story, also wirklich Tränendrüsenalarm. Ja. Würde ich nur empfehlen, wenn man ein bisschen hartgesotten ist und sowas abkann. Hat eine familienbasierte Story, also Schwester und Bruder und die Eltern, die Großeltern und die sind da alle unterwegs und die müssen irgendwie rausfinden, was Sache ist und Die spielt halt die Schwester und ich will da gar nicht zu viel zu sagen. Es ist sehr schön. Halt auch wieder rein dialogbasiert im Ja. Prinzip, aber auch nicht richtige Dialoge, sondern wie, auch wie bei Everybody's Gone to the Rapture oder Gone Home oder so, wo du halt so Schnipsel von früher Ah, okay, aufgreifst und ja. dann Und musst du die daraus dann irgendwie ja, dir die zusammenfügen, Story ne? Ja. zusammenreimen, genau. Aber sehr schön. Hat auch nur so 2 Stunden gedauert. So, und dann letztes Spiel, was ich 2017 gekauft und durchgespielt habe, was auch 2017 rausgekommen ist, war Metroid Samus Returns auf dem 3DS. Was mich leider tatsächlich am Anfang hat es mir gefallen gut, weil es wirklich ein klassisches 2D-Metroid ist, ne? Aber später ist es einfach nur noch repetitiv gewesen. Alles hat sich wiederholt. Die einzelnen Zonen, die sahen nicht anders aus. Also sie sahen wirklich irgendwie alle viel zu ähnlich aus. Einfach langweilig. Die Gegner, die wurden recycelt. Dann hatten die eine andere Farbe und waren stärker. Ja. Yay. War das Mercury System, oder? Ja, Ja. Ja, nicht Mercury Steam System, heißen Steam, die. ja, Ja, genau. genau, Die ja. auch die Castlevania-Teile gemacht haben, Ja, die auch scheiße die waren. 3DS-Teile, ne? Wie hieß das Ja. nochmal? Fates of. Mirror of Mirror Fate. of Fate, Ja, ja. leider überhaupt nicht gut. Nee. Also, keine schlechten Spiele per se, aber wenn du den Castlevania oder ein Metroid kaufst, dann erwartest du was Ja, Bestimmtes. genau, ja. Und das habe ich leider nicht geliefert gekriegt. Also, ich habe andere Stimmen gehört, die es mega abgefeiert haben. Und es ist auch, wie gesagt, kein schlechtes Spiel, aber für mich als Die Super Erwartung, ja. Metroid-Liebhaber, so seit Super Metroid ist kein einziges Metroid mehr erschienen, was dem so Ja. rankommt. Wobei ich dazugeben, also ich muss zugeben, muss ich dazu sagen, dass ich zum Beispiel die Game Boy Advance-Teile nicht gespielt habe, also Fusion oder Zero Ja, Zero Missions. Mission ist ja halt Teil 1. Ein Remake? Ja. Echt? Ja. Ah, guck mal. Ja, weil Metroid Returns, ja, Samus Returns, ja, ein Remake von Return of Samus, dem zweiten Ja, Metroid. genau, Ja. ja. Ja. Zero Missions ist Teil 1. Ja, weiß ich auch nicht. Wo wir Metroidvanias gerade sind, ich habe mir vorgenommen, 2018 endlich mal Symphony of the Night zu spielen. Yes! Ja, werde ich Unbedingt, mir Mann, jetzt, ja. unbedingt. Ich habe so lange irgendwie mal rausgezögert, aber dieses Jahr werde ich spielen. Du musst es. Ja. Denn wenn du das dann gespielt hast, dann kannst du dann theoretisch auch, wenn es 2018 kommt, Ja, mal Bloodstained, ne? Bloodstained spielen, Ja. genau, richtig. Ich habe noch ein Spiel angefangen, leider nicht durchgespielt, weil dann irgendwann, ich weiß Genau, gar nicht mehr, was zu dazwischen dem kam. Thema würde ich jetzt tatsächlich kommen, weil jetzt sind wir Ja. durch, bis auf Ja, Zelda. genau, dann würde ich am Schluss Da einfach mal würden ein wir jetzt bisschen einmal drüber in Ruhe drüber quatschen, reden, aber ich habe jetzt auch noch irgendwie eine Handvoll Titel, die 2017 rausgekommen sind, aber ja. die ich nicht durchgespielt habe. Genau. Ich habe Battle Chasers Night War nicht durchgespielt, sondern nur angefangen. Ja. Das ist auch so ein Von. klassisches JRPG. Ach echt? Ja, Ach so, von THQ Nordic. ich dachte, das wäre so ein Dungeon Crawler, also Diablo-mäßig. Nee, das ist Ach so so. ein klassisches rundenbasierte Kämpfe. Auch wieder mit so Combo-Attacken. Du hast halt drei Leute in deiner Truppe. Hast dann Combo-Attacken, die du kombinieren kannst, so ein bisschen Chrono-Trigger-mäßig. Hast dann eine Weltkarte, auf der du bestimmte Punkte ansteuern kannst, wo auch dann Gegner sind, wo du auch nicht ausweichen kannst. Also du kannst durch die Gegner und dann musst du halt kämpfen. Und dann kommst du in kleinere Gebiete, diese Dungeons. Da hast du dann so ja, viele verschiedene Räume, wo du durchgehen kannst. Und da ist dann auch immer ein Endboss, du hast dann die Aufgabe, den zu erledigen. Hast jedes Dungeon in normal, episch und legendär, wo dann halt schwieriger wird, du aber auch bessere Belohnung bekommst. Und der ganze basiert, also diese Battle Chasers ist eine Comicbuchserie aus den 90ern. 90ern, frühe 2000er. Und ja, darauf baut dieses ganze Spiel halt auf. Ist so eine Fantasy-Story. Und. Also mich hat es wirklich geflasht. Der Grafikstil ist wundervoll. Ich glaube, der gefällt dir auch richtig gut. Voll, das sieht aus wie so ein Zeichentrickfilm. Ja, ist halt von diesem Comic, ne? Ist halt eins zu Inspiriert, eins so eine ja. Comic-Umsetzung dann halt. Also wie gesagt, da musst du auch mal auf jeden Fall mal reingucken. Ich wollte eigentlich auf die Switch-Version, die sollte dieses Jahr kommen. Die wurde dann verschoben auf 2018 irgendwann. Also gibt es irgendwie auch noch keinen festen Release-Termin. Weil die wohl Probleme hatten mit der Engine auf der Switch. Ja. Und dann habe ich mich dafür entschieden, die PS4-Version zu holen. Die hat Okay, auch. ja. Ich glaube, ich habe die für 19,99 € gekriegt. Echt auch. Also, das ist wirklich günstig auch schon gewesen. Aber lohnt sich. Macht wirklich, wirklich Spaß. Das werde ich auf jeden Fall noch durchspielen. Cool. Sieht auch sehr, sehr schön aus, auf jeden Fall. Ja. Okay. Das könnte ja so ein Geheimtipp sein. Genau, also auch abwechslungsreiche Gegner, die sehen alle auch super cool aus. Du hast halt so übertrieben große eigene Charaktere. Ja, hat so ein bisschen so vom Charakterdesign her was von World of Warcraft. Ja, genau, so ein bisschen, ja. Aber von Zeichenstil her nicht. Da ist es dann doch eher comic-mäßig, weil World of Warcraft ist ja einfach nur so Pixel, also Eher so Polygoncharaktere, Polygon, ja. aber in vollkommener Überzeichnung. Genau, So und die sind aber typisch jetzt so richtig so Blizzard. Aber die comic-mäßig. sind richtig Ja. comic-mäßig, stimmt. Du hast halt einen Charakter, so einen großen Roboter. Das ist auch so cool, wenn so kleine Sachen im Kampf, wenn der Kampfscreen kommt, siehst du diesen großen Roboter da stehen und bevor der Kampf anfängt, fliegen so drei weiße Tauben von seiner Schulter weg, weil die halt jetzt kämpfen. Und dann müssen die halt weg. Ach. Und dann geht's halt los. Und die sind alle super schön animiert, die ganzen Sachen. Also das sieht Toll. wirklich, wirklich gut aus. Okay, Battle Chasers. Habe ich Battle vorher irgendwie Chasers, mal in der genau. Hand gehabt und mir das Cover angeguckt, weil das Cover Ja. spricht mich tatsächlich Cover sehr an. sieht Das cool sieht aus, sehr ja. cool aus. Das könnte man sich so als Poster aufhängen. Ja, So auf ein jeden Fall. geiles, wie so ein 80er-Jahre Filmposter, wo die Ja. Charaktere so in groß und dann so klein werden, so ins Zentrum, Genau, ne, so ja. überlagern sind. Aber auch die Farbgebung ist cool, das Logo ist geil von den Battle Chasers. Also, ja, hat mich schon Und ja. irgendwie abgeholt, aber ich habe mich noch gar nicht damit befasst, was es sein könnte. Deswegen, ja, cool. Du hast halt diesen klassischen JRPG, du kriegst Waffen, du kannst sie aufbessern, hast ein Crafting-System und all so Sachen, die halt zu einem klassischen Rollenspiel dazugehören. Klingt spannend. Ja, hat bisher sehr viel Spaß. Ich bin da so 14, 15 Stunden jetzt drin. Macht Nicht Bock, schlecht, ja. nicht schlecht. Ja, ich habe auch noch eine Handvoll PS4-Spiele tatsächlich, die ich letztes Jahr. Ach, da muss ich einmal nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob Star Fox letztes Jahr rausgekommen ist. Ist das so oder kam das 2016? Wahrscheinlich 2016, 16, ne? 16. Ja. Na nee, gut, dann nicht. Aber bei Star Fox Zero habe ich nämlich auch noch nicht durchgespielt. Ja, aber nee, ich habe noch von 2017 habe ich noch 5 Titel hier in der Hand, die ich letztes Jahr gekauft habe, aber weder angefangen habe oder beziehungsweise nur angefangen oder gar nicht, aber halt keins davon beendet. Ja. Birthday's the Beginning kam auch letztes Jahr, habe ich ja gerade schon Ja, erzählt, genau, dieses ja. Spore-artige Spiel. Zeig mal. Ja, bitteschön. Ach, das ist doch für die PS4, cool. Genau. Auch das sieht doch auch süß aus. Ja, also der Grafikstil ist Sehen auch die auch süß. dann so aus? Nicht ganz. Auf dem Cover Oh. sehen die aus wie Ja, Knetfiguren. Im voll. Spiel sehen die nicht ganz so aus. Da sehen die halt aus wie so knuffige Guck mal, dieser Polygonmonster. Knet-T-Rex oder der Der Triceratops, ja. T-Rex, Die ja. sehen aus Knete, Oh, sehen die Mann. unglaublich knuffig aus. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es im Spiel so aussieht. Ist nicht ganz so. Wir müssen der Jessie von Instagram Bescheid sagen, die soll uns sofort so einen Knet-T-Rex machen. Nachdem die deinen Ja, den Kirby den Kirby gehäkelt so gut hat. gemacht hat, muss Ja. sie uns einen Knet-T-Rex machen. Alles klar, ich sag dir gleich Wir schicken der Bescheid. Jessie gleich ein Bild. Ja, Da mache hätten ich. Ist gut. wir gerne einen Auftragsarbeit, Knet-T-Rex, bitte. ja. Schön. Ey, ich glaube, das hole ich mir. Ja, also ich kann dir das empfehlen. Eigentlich wäre das mein Weihnachtsgeschenkplan für dich gewesen, aber das gibt es halt nirgendwo. Bam, bam, Das ist einfach so mega. bam. Also ich hätte es dann nochmal Echt? bestellen müssen und ich Okay. habe es halt erst kurz vor Weihnachten gekauft Ja. und selber auch erst gespielt. Und dann war ich ja krank in der Zeit und habe mich dann nicht drum gekümmert. Deswegen hast du was anderes gekriegt. Aber das andere war auch sehr schön. Danke Das nochmal freut dafür. mich ja sehr gern. Ich habe auch zu danken. Ich habe auch geile Sachen gekriegt. Ja. Verraten wir aber nicht. Nö, Haha. interessiert glaube ich auch keinen, was wir Ne, uns schenken. glaube ich auch nicht. Was ich noch angefangen habe zwischen den Weihnachtsfeiertagen mit Sarah, ich lag ja krank rum. Ihr hört das wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin immer noch krank. Aber, also, ne, angeschlagen auf jeden Fall, Stimme und Nase und so. Aber ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr in meiner Krankheitszeit dann mit Sarah Yooka-Laylee angefangen. Also dieses 3D-Jump'n'Run, was von ehemaligen Mitgliedern von Rare gemacht wurde, die dann Playtonic gegründet haben. Sogar Grant Kirkhope, der den Soundtrack von Banjo-Kazooie gemacht hat, ist auch mit an Bord, hat auch den Soundtrack gemacht Das ist ja für so ein geistiger Nachfolger Yooka-Laylee. von Banjo-Kazooie, ne? Total. Fühlt sich so an, sieht so Ja. aus. Ich hatte voll die Banjo-Kazooie-Vibes, als ich das Ja. erste Mal gespielt habe, weil das Menü genauso aussieht, die Schrift ist gleich, du hast diese komische, ja, computergenerierte Stimme. Ja, ja, Ne, ja. dieses Gebrabbel, was so ein bisschen wie so von Animal Crossing oder Sims, was man so kennt, so eine Fantasiesprache, ne, dieses Ja. Gebrabbel. Genau. Ja, richtig, genau, wo dann der Text sich bewegt und dann Ja. machen die halt Geräusche. Und das ist schon cool, das kommt dem Ganzen geistig auch sehr nah, aber es ist leider ein bisschen buggy und manche Sachen sind einfach nicht so gut gebalanced, was mir den Spaß echt so ein bisschen versauert hat. Sarah hatte mehr Spaß daran als ich. Wahrscheinlich spielen wir auch noch ein bisschen weiter. Ja, geht so. Ja, stimmt. Du guckst gerade bei Amazon auf nach Okay. Birthday is the Beginning. Ja. Guck nicht nach Amazon, guck bei eBay. Ja, Da okay. kriegst du es dann auch mal für 20 oder 30 Ja. Euro. Ach, hier ist eins für 19 Euro, warum auch immer. Auch bei Amazon? Ja. Ja, guck mal an. Plus 3 Euro. Ja, ich habe jetzt, also ich habe jetzt 17 gezahlt, Ja, neu, okay, ja. bei GameStop. Ja. Ja, ich guck mal die Tage. Aber Ist ja. wahrscheinlich war das auch irgendwie so, die haben ein Exemplar bestellt, hat sich keiner gekauft Ja. und dann haben sie es halt rausgeschmissen. Und das hat mich vom Cover her so angesprochen, ich habe gedacht, what the fuck ist denn das? Das sieht auch, ja, das sieht echt witzig Das sieht halt aus. auch so aus, ne? Und dann habe ich kurz nachgelesen, was es ist und habe gedacht, ja, okay, das findest du interessant, das holst du jetzt. Ja. Ja, Yooka-Laylee auf jeden Fall, tolles Spiel an sich, von der Idee her und so weiter. Ich hoffe und wünsche mir eigentlich nochmal einen Patch, dass es ein bisschen glatter bügeln. Schön wär's. So, Entschuldigung. Dann habe ich noch zwei Titel übrig. Einen habe ich noch gar nicht angefangen, und zwar Everybody's Golf. Ich habe mich sehr gefreut, dass auf die PS4 noch ein Everybody's Golf gekommen ist. Ich bin ja großer Everybody's Golf-Fan und habe es dann gekauft. Jetzt hast du alle Teile, oder? Ja. Ich habe dir den PS2-Teil letztens noch geschenkt, ne? Zum Ja. Und Geburtstag. ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, mir fehlt noch Everybody's Golf 2 für die PS1. Ach, da gibt's auch? Ja, das ist der einzige Ach Teil, nee, der mir, glaube ich, ich noch hab dir fehlt. World Tour geschenkt, ne? Nee, World Tour ist für PS3. Du Ach hast ja, mir stimmt. Everybody's Golf für PS2 geschenkt. Ich weiß gar nicht, wie da der Das. Untertitel ist. Ah nee, stimmt gar nicht. Ich habe Everybody's Golf 2 als japanische Variante. Ja, die haben wir doch auch auf der Retrobörse geholt. Stimmt, richtig. Nee, dann habe ich, glaube ich, doch alle. Außer es gibt noch einen zweiten Teil auf der PS2. Ja, da bin ich. Aber sonst habe ich, glaube ich, alle. Complete Collection hier. Ja, nee, auf jeden Fall muss ich das nochmal spielen Da und habe ich hab. auch Bock drauf, ey. Das ist bestimmt witzig. Ja, es Der gibt auch ein Vita-Teil, den paar. finde ich auch richtig cool. Den haue ich immer mal wieder rein und spiele mal ein paar Den Löcher. habe ich auch noch nicht angefangen. Ich habe auch voll viel den PSP-Teil gespielt, aber Ja. noch nicht den Vita-Teil. Ich sehe gerade, in Everybody's Golf ist eine Gratis-Version von That's You drin. Das ist dieses Ja, Spiel, da würde ich. Ja, also ich finde Ja. das, glaube ich, so partymäßig ist, glaube ich, ganz Ja, interessant. aber ansonsten. Also, Du spielst du es mit steuert dem mal mit dem Handy, Handy, ne? ja? Ja. Ja, muss ich mir mal angucken, das ist ja cool. Ja, wie man sieht, ich habe es nicht mal aufgemacht, Ja. sonst wäre es mir aufgefallen. Also Everybody's Golf ist halt ein Golfspiel. Kann man, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Ja, aber Ist halt halt. keine realistische Simulation, sondern eher so ein Party-Golf-Spiel, Genau, ne? ist eher so ein bisschen funmäßig, Ja. wobei die Physik gut funktioniert für Auf mich, jeden Fall, habe ich ja. Spaß dran und du hast, glaube ich, bei dem Teil einfach extrem viel so Charakter-Dings, Ja, du kannst dir halt neue viele Schläger holen, du Kurse. kannst dir neue Klamotten für deinen Charakter holen. Ja gut, das gab es im Prinzip schon immer, ne? Aber ich Genau. glaube, das ist da nochmal Ja, ausgeprägter. verschiedene Bälle, die Ja. verschieden weit fliegen und so Sachen. Und der letzte Titel, den ich nochmal kurz erwähnen muss, wo ich auch richtig Bock drauf habe, wo ich aber einfach noch keine Zeit für hatte, den intensiver mal zu spielen. Ich habe nochmal kurz das Intro angeguckt, aber die erste Stunde gespielt oder so, ist Prey. Ah, okay, ja. Sehr viel Gutes drüber gehört. Soll ja auch so ein bisschen vom Feeling her so ein bisschen Bioshock-Vibes irgendwie in sich tragen. Und es sind ja, ist ja von den Dishonored-Machern gekommen, von Bethesda und Arkane. Und ja. Habe ich Bock drauf, habe ich aber halt nur kurz reingeguckt, kann ich also noch nicht so viel zu sagen. Aber trotzdem, glaube ich, einer der besseren Titel aus dem Jahr 2017. Ach so, eins habe ich sogar noch. Destiny 2 habe Ah, ich noch stimmt. stundenlang gespielt. Wir haben schon wieder eine Stunde 20. Ja. Wie erwartet. Ja, also Destiny 2 für jeden, der Bock auf ja, so MMO-Shooter hat. Ganz klare Empfehlung. Also ich weiß, du hast dafür nichts übrig. Nee, ich bin da raus. Wobei du aber auch eigentlich das komplett alleine spielen kannst als Singleplayer. Ja, ich weiß. Und trotzdem reizt es mich nicht, weil irgendwie die Figuren mir zu generisch sind. Ja. Ich glaube, das wäre Also für einfach mich nicht halt so wieder was für dieses mich. Looten und Level-System, ne? Ja, Was ich bei Diablo schon gut fand, ne? für dich ist das was, ja. Wobei da jetzt das System gar nicht so gut war, weil man halt relativ schnell alle Waffen bekommt und die hatten halt keines der. Also bei Diablo kriegst du ja, sagen wir einfach mal, das Feuerschwert einmal mit plus 5 Ausdauer, sage ich jetzt einfach mal, und kannst dasselbe Schwert aber dann finden mit plus 30 Ausdauer. Ist dann halt besser und. Und bei Destiny 2 war halt, wenn du die Waffe hattest, hat die immer dieselben Stats gehabt für jeden, der die gefunden hat. Ah, Also ich okay. brauch da nur einmal, brauchst du nur diese Waffe finden und dann hast du halt die Waffe. Du kannst sie noch ein bisschen abändern, individuell, aber Ändert halt nichts daran, dass sie immer dieselben Stats hat. Okay, finde ich gar nicht so schlecht. Weil bei diesem zufallsgenerierten Ding, dann kommst du halt auch in die Versuchung, irgendwie so viel zu grinden, bis du halt Klar. coole Waffen hast. Das ist halt das, was du geil findest, Das ne? Aber ich Diablo glaube, 400 Stunden. ja, genau. Ich glaube, das finde ich so ein bisschen. Also, ich glaube, ich fände es besser im Endeffekt, wenn es so rum wäre. Ja, also so ist auf jeden Fall. Also Destiny 2 hat mir sehr viel Spaß gemacht. Komischerweise, weil ich eigentlich überhaupt kein Fan von irgendwelchen Sci-Fi-Raumschiff-Sachen bin. Ja, eben, genau. Ist ja eigentlich gar nicht Ich so dein Ding, ne? gar nicht. Ich habe bis heute, da werden mich einige verstehen, ich habe noch nicht einen Teil von Star Wars gesehen. Ich bin. Nein, du flasht mich doch gar nicht. Wenn alle hier völlig. Als jetzt hier Episode, keine. Was? Warte, welche Episode kam jetzt raus? Acht. Alle sind durchgedreht bei Instagram. Ja, egal. Oh mein Gott, du hast auch die alte Trilogie noch nicht Nein, gesehen? ich habe mal reingeguckt, klar, gefiel mir nicht. Alter, was bist du denn für ein Nerd? Ja, nee. Meine Frau hat sogar Star Wars gesehen. Sarah? Also, zu deiner Verteidigung muss ich sagen, Jeschke, ich habe Star Wars nur gesehen, weil Dennis es unbedingt wollte. Ich weiß auch nicht, was jeder daran Ich finde. findet. Ich muss weg. Also ja, ich habe kein Star Wars. Aber auf jeden Fall, trotzdem fand ich Destiny 2 gut, obwohl das gar nicht mein Setting ist. Ja, ich meine, ich stehe auf Weltraum auf jeden Fall, aber ich saug jetzt nicht alles auf, was Ja, im Sci-Fi-Setting irgendwie so stattfindet. Und ich kann auch tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ich glaube. Das macht mir jetzt nicht mehr ganz so viel Spaß, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn mir das Gameplay halt nicht zusagt, dann muss ich Mass Effect 2 nicht auf Teufel komm raus durchspielen, nur weil es irgendwie die Mass Effect-Reihe ist und weil ich den ersten Teil total grandios fand, was so war. Ich habe den ersten Teil geliebt und habe da 100 Stunden drin versenkt und jede Side-Mission gemacht und alles erkundet, aber bei Mass Effect 2 war ich irgendwie nach 2 Stunden raus. Und habe dann danach nie wieder gespielt. Also weder drei, zwei, drei noch Andromeda. Tja, bin ich halt raus. So, macht mir aber auch nichts. Dann spiele ich halt andere Weltraumspiele. So ist mir da egal. Siehst du, bei Keine Star Wars Ahnung. bin ich auch raus. Macht mir halt nichts. Na Gucke ich mir halt gut. Herr der Ringe an. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Ich kann das akzeptieren. Sind Reden wahrscheinlich wir über was jetzt. anderes. Genau. Ja, reden wir am besten tatsächlich mal eh über den letzten Titel, den wir noch erwähnen wollen. Und ich glaube, da brauchen wir auch nicht so irre viel zu sagen. Wir Nein, haben ja schon wir haben schon mal so eine einen Folge damit gemacht, Podcast ja. gehabt. Es geht um Zelda, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Witzigerweise habe ich das ja auf der Wii U gespielt, weil ich ja noch keine Switch habe. Und du hast die Switch gekauft und direkt Zelda mit dazu. Ja. Und, obwohl du die Switch gar nicht haben wolltest. Und dann hast du in deinem Sparglas genau genug Geld, Aber auch exakt ein Cent, ja. 333 Euro oder wie das war. 320. 320 Euro. Plus Pro-Controller plus Zelda. Also glaube ich dann. Ja, da war ja diese komische Geschichte. Die Cousine von meiner Mutter arbeitet ja bei Real und da gab es dann halt noch Mitarbeiterrabatt und all irgendwie so komischen Kram. Auf jeden Fall war das irgendwie 350 Euro für die drei Sachen, weil eigentlich schon ein guter Preis war. Voll. War zu Launch mega. Zum Launch, ja, Ja, genau. mega. Ja. Naja, und ja, wir sind uns beide einig, dass das, glaube ich, wirklich auch einer der besten Zelda-Teile aller Zeiten ist. Ja. Oder? Ja, für mich ist immer noch Link to the Past der beste Teil, Klar. aber Für mich ist immer noch Link's Awakening der beste ja, Teil. ja. Oh, aber der ist schon so auf Platz 2, 3, würde ich sagen. Ja, geht mir genauso. Also, ich glaube, Ocarina of Time käme bei mir an zweiter Stelle. Ja. Oder Link to the Past. Ja. Und dann käme spätestens auf Platz 4 Breath of the Wild. Obwohl jetzt in Retrospektive würde ich, glaube ich, lieber Breath of the Wild nochmal ein zweites Mal durchspielen, als beispielsweise nochmal Ocarina of Time. Aber das habe ich halt auch schon mehrfach durchgespielt. Keine Ahnung. Ja, Ocarina of Time Obwohl, kannst du oh immer. nee, ich meine, ich liebe auch Twilight Princess. Ich weiß es nicht. Ja, Twilight Princess Doch, habe ich ist sehr auch geliebt. gut, ja, war auch ein schönes Setting mit Ja. dem Wolf und so dabei. Die Grafik fand ich einfach Ja. wahnsinnig gut. Ich weiß auch nicht, das war bisher Bist mein du auf dem Lieblingsgrafikstil von GameCube Zelda. oder Ich auf habe der auf der Wii Wii gespielt, gespielt. ja. Also die gespiegelte Version. Hm. Auch eigentlich eine geile Idee, ne? Ja. Um nochmal den. Auch die Leute, die es schon gespielt haben, nochmal einen Anreiz zu geben, ist halt einfach alles gespiegelt. Schon verrückt, ne? Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, aber Zelda Breath Also of the Breath of the Wild, Wild, da ja. gab es jetzt keinen Unterschied zwischen Wii U und Nee, Switch, außer war. halt, dass es grafisch auf der Switch dann doch nochmal ein bisschen schärfer aussah, das muss man Genau, echt bisschen sagen. polierter Fand ich ein nochmal, bisschen geiler, als ich es das erste Mal auf der Switch gesehen habe. Ich dachte, oh, scheiße. ne? Aber war trotzdem vom Gameplay her ja überhaupt Eins kein zu eins, Unterschied nee, und von eins zu daher hat es mir eins. genauso viel Spaß gemacht. Gibt es eigentlich dafür auch die DLCs auf der Wii U? Ja. Ja, okay. Habe ich noch nicht runtergeladen gekauft. Also werde also ich die auch Ballade nicht der machen, Recken, weil die ich. würde ich ganz gerne Ja, noch spielen. okay. Diese Master Schwert-Geschichte, das ist ja Ja. nur irgendwie, das sind ja nur so ein paar. Schwierigere Bosse, ne? Genau, Ja. das, ja, oder so ein paar Challenges Ja, einfach, ne? genau, Aber ja. die Ballade der Recken ist ja wirklich auch nochmal ein neues Story, also Ja, genau, ja. Gameplay-Story-Element, ne? Neuer Storystrang. Der würde mich schon interessieren. Was ich nicht mochte bei Breath of the Wild waren die, ich fand die Gegner, also auch diese Bosse teilweise, das waren immer nur diese schwarzen Schatten. Ja, die Die hatten Bosse zwar immer waren so ein langweilig. bisschen andere Angriffsketten, aber ich fand die einfach vom Stil her langweilig. Ja, Auch gebe ich dir halt recht. Endboss-mäßig fand ich vom Stil her langweilig. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, man muss das ja so sehen. Früher war es so, bei Zelda, du kommst in einen Dungeon rein. Also hast halt in jedem Spiel hast du meinetwegen 8 Dungeons. Waren Ja, auch genau. total oft, glaube ich, war 8 die magische Zahl. Ja, du hast ja meistens immer erst diese drei Amulette gesammelt, also Amulett der Kraft, Mut und Weisheit. Und dann hat sie halt geöffnet und dann hast du nochmal Meistens nochmal so fünf, fünf glaube ich, mehr, weitere, ja ja. genau. Und dann gab es halt immer in jedem Dungeon ein Item, einen neuen Gegenstand, Genau, den ja. Enterhaken oder die, was weiß ich, was, die Kraftamulett, Ja, den den Kraftarmband Handschuh, oder ja. Handschuh oder die Stiefel oder die Zora-Rüstung, wo du Bogen, unter Wasser ja. schwimmen konntest und so weiter, ne? Und dann war ja der Dungeon immer darauf ausgelegt, dass du innerhalb des Dungeons an manche Bereiche nicht drankamst, weil du das Item noch nicht hattest. Dann hast du das Item gekriegt, so nach der Ja. Hälfte. Dann konntest du den Rest des Dungeons erkundschaften und dann musstest du zum Boss und meistens musstest du das Item Das auch beim Item Boss benutzen, benutzen. ja. So. Das war ja bei Breath of the Wild nicht so, weil die Bosse waren ja quasi optional. Du kannst ja Breath of the Wild Genau. durchspielen, ohne einen der vier Du Kolosse da zu besiegen. kannst in 10 Minuten von dem Startpunkt zum Schloss hinlaufen und Gen Genau, töten dann. theoretisch kannst du das Ja. machen. Das macht natürlich keinen Spaß, ne? Also mir Also, nicht, weil. wahrscheinlich macht es schon Spaß, weil es halt super schwer ist. Ja, Also, für okay. manche Leute ist das wahrscheinlich die Es ist die Herausforderung, Herausforderung, mit dem genau, stimmt. Holzschwert Und Gen zu das ist umzingeln. wahrscheinlich auch das Spannende daran, dass Genau, es ja. geht. Aber das Ding ist ja, du kannst dann in die vier, wie hießen die? Titan. Titanen, richtig. In die vier Titanen kannst du ja nicht dann die Gegenstände reinsetzen, die du Genau, ja. theoretisch brauchst für irgendwas. Ja. Wenn du sie eigentlich dann doch nicht brauchst. Also die Ja. Welt ist halt nicht darauf ausgelegt, dass es aufbauend auf einzelnen Dungeons und Items und auch einer bestimmten Reihenfolge sich entwickelt und entfaltet, sondern du kannst halt machen, was du willst. Genau, du bist halt ganz Und frei in der das haben Entscheidung. viele Leute, glaube ich, nicht verstanden und gesagt, ja, das ist aber scheiße, ist halt nicht so wie früher. Also ging Ja, das aber schon. dafür ist es halt Open World, du kannst machen, was du Genau. willst. Du kannst in einer riesigen Hyrule-Welt, kannst du Quatsch rumlaufen, machen. Quatsch Ja. machen, so viel entdecken, wie du willst. Du kannst die ganze Zeit Pferde zähmen, Ja. kannst die ganze Zeit irgendwie kochen oder Waffen sammeln oder einfach die Gegend Auskunft schaffen. Jedes verdammte Mal, wenn ich mir selber ein Ziel gesetzt habe, weil ich eine Aufgabe bekommen habe, oh cool, Nebenquest, ja, mach's es mal. Guckst auf der Karte, okay, ist in der Richtung. Dann setze ich meinen Marker dahin. Okay, laufe ich mal in die Richtung. Lalalala. 2 Minuten später sehe ich irgendwas in der Ferne, in einer vollkommen anderen Richtung. Denke mir, oh mein Gott, das sieht voll spannend und mega geil aus. Da muss ich hinlaufen. Und das ist so oft Ja. passiert, dass mich die Umgebung einfach abgeholt hat und so angelockt hat, dass ich halt meine eigentliche Aufgabe Aus vernachlässigt den habe. Augen verloren, ne? Richtig. Ja. Und das war mir dann auch egal. Und meistens wurde ich dann auch belohnt. Dann bin ich Ja, irgendwo genau, hingekommen, ja. da war es super schön, sah Ja. mega cool aus. Die Orte sind ja auch vielseitig ohne Ende. Das Ja, geht mir klar. nicht in den Kopf, wie alles so unterschiedlich Ja. aussehen kann. Du hast Inselgebiete, du hast Strandgebiete, du hast irgendwie eine Eisregion, eine Feuer, Feuerbergregion, ja. du hast irgendwie Eine Steppe, du eine hast riesige Steppe, ein Wälder, Wüsten, du hast Wälder, ja. genau. Du hast irgendwelche Schluchten Ja, mit riesige, Knochen drin ja. und alten vertrockneten Schwefel, Ja, das keine sind Ahnung, schon geile Sümpfen Sachen, und ja. genau, du hast eine Sumpfregion Genau. und du hast dann diese Ganon-Region mit dem Schloss Hyrule, die von Ja. Ganon besetzt ist und alles mögliche, ey, das Spiel ist so vielseitig. Also ging ja schon mit dem Teil davor für ein 3DS, also Between the Worlds, dieses Angelehnte an Link to the Past los. Da hattest du ja auch schon nicht mehr diese spezifische Reihenfolge von den Stimmt, da Dungeons, konntest du sondern Dungeons auch du machen, wie du konntest wolltest. im Du hast Shop, recht. konntest du dir ja die Sachen kaufen, also den Enterhaken kaufen oder Pfeil und Bogen, Bomben kaufen. Und dann konntest du dementsprechend jeden Dungeon, den du wolltest, anfangen. Und da ging es ja schon in abgespeckter Variante los, dass man eine freie Welt quasi hatte und hingehen konnte, wo man wollte. Und das wurde jetzt halt mit Breath of the Wild echt auf die Spitze getrieben. Also du kannst ja wirklich machen, was du willst und wann du willst und wie. Also es gibt ja auch tausend Wege, wie du das Spiel durchspielen Ja. kannst. Vor allen Dingen jeder, der das Spiel durchgespielt hat, hat das auf eine andere Art und Weise Ja, erlebt genau. als jeder Wie andere. gesagt, also wir hatten das ja schon besprochen. Ich habe nicht einmal gekocht. Sprich, ich habe keine Stimmt, du Boni-Attribute hast immer nur bekommen. deine Zutaten so gefressen, ne? Genau, ich habe, wenn ich Herzen hatte, habe ich einfach die rohen Zutaten gegessen, um die Herz wiederherzustellen. Das war es für mich. Rohkostlink. Genau, ja. Der Lauchlink. Du hattest zum Beispiel viel, viel mehr Schreine gemacht als ich. Ja. Ich habe die Schreine gemacht, die ich brauchte, um das Masterschwert zu bekommen. Und dann habe ich weitergespielt. Ja, ich hatte auf viele Schreine einfach auch Bock. Dann habe ich die Ja, entdeckt. genau. Dann ist es ja, wenn du die entdeckst, ist es ja auch ein Teleportpunkt, ne? Ja, richtig. Und deswegen fand ich das auch reizvoll, Ja. die zu entdecken. Und immer wenn ich die entdeckt habe, dann bin ich auch reingegangen. Also die ich entdeckt habe, da bin ich auch reingegangen. Aber ich habe jetzt nicht spezifisch dann gesagt, heute suche ich mir einfach nur mal Schreine. Ja, okay. Ich bin schon relativ straight Schreine und dann zu den Titanen. Und als die Titanen fertig waren, bin ich dann auch relativ zügig zu Ganon gegangen und habe den Ja. besiegt. Also wie gesagt, 45 Stunden grob, vielleicht waren es auch 50. Ja, ich habe halt echt noch viel, viel mehr gemacht, ne? Also Ja. ich habe es ja mit Sarah durchgespielt und wir haben die ganze Zeit Spaß an allem gehabt und haben alles irgendwie entdeckt Ich habe auch zum Beispiel und nie ein Pferd gezähmt. echt? Ne. Ach. Ich bin, glaube ich, im ganzen Spiel zweimal geritten, vielleicht. Oh. Alles andere habe ich, entweder bin ich auf die Türme gegangen, die Gebietstürme, Ja. und bin dann von da aus mit dem Geflogen, Gleitschirm ja. runter, oder ich habe die Teleportfunktion benutzt, um mich Das waren auch meine hin beiden und her, ja. Haupttransportationsmittel, das stimmt schon. Also ich habe ja Videos dann gesehen, irgendwie von so einem weißen Hirsch, den du da irgendwie Ja, reiten stimmt, konntest, den habe ich auch nicht dieser gesehen. Wächter der Berge oder wie Ja, der den heißt, habe ich auch nicht dann entdeckt, keine dieses Ahnung. Ganon-Pferd konntest ja anscheinend auch irgendwie zähmen und so. Ja, gibt es die wildesten Dinger, Ja. die konntest du dann nur nicht registrieren da im Genau, ja, Pferdestall, die ne, konntest dann aber. halt nur dann reiten für die Zeit, aber ja, also man konnte halt auf zig Varianten durchspielen, so wie man. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass man das so spielen konnte, wie man für sich selber in Zelda auch spielen will. Das ist auch, wenn du es so nimmst, ist es das erste Open-World-Spiel, was Nintendo jemals gemacht hat. Und das ist mal wieder so richtig typisch Nintendo. Die haben Ja. sich so lange dieses Genre Open World angeguckt, bis die sicher waren, okay, das ist jetzt so ausgereift, ich kann jetzt, oder wir können jetzt die positiven Aspekte uns daraus ziehen, aus den Erfahrungen, die alle anderen Entwickler mit Open World-Spielen Aber gemacht die haben. wissen auch, die Und die negativen negativen, die Aspekte, lassen die die ja lassen weg. wir weg. Die lernen einfach Ja, daraus, das ist ein ne? bisschen wie Blizzard. Die Ja, machen nie ein stimmt. neues Spiel, sondern die gucken sich Spiele an und machen die dann einfach eine Stufe besser. Genau, und perfektionieren die Ja. einfach. Ich meine, guck dir mal Overwatch an. Alter, wie geht denn das Ja, ab? Und klar. alle Spiele, die davor kamen, die so in der Art waren, Ja, so spielt irgendwelche keiner. Ja. Roguelikes oder so, ne? Interessiert keine Sau mehr. Nee, nee. Es gibt nur Diese noch ganzen Overwatch. Team-Shooter ist alles nur noch Ja. Overwatch. Ja. Wenn man in diese Comic-Richtung natürlich geht. Wenn du jetzt Ja, lieber Call of gut, wenn ihr Duty das. spielst oder so. Klar, ne? Aber diese Team-Shooter-Comic-Style, so ein bisschen überzogen, ist nur noch Overwatch. Ja. Wie viele Online-Kartenspiele gab es vorher? Die Hm? hauen Hearthstone Stimmt. raus, boom. Keiner spielt was Bam. anderes außer Hearthstone. Ja, wobei Gwent ist gerade auch noch ganz gut Ja, gekommen, okay, ne? Von ja. Von Witcher, ne? 3D Red. Ne, wie heißt es? CD CD Projekt? Projekt, ja. Die Witcher-Entwickler, ja, genau. Ja. Ja. Und also so Blizzard hat die Formel perfektioniert und Nintendo hat es jetzt mit dem Open-World-Ding genauso Genau, die haben gemacht. sich Zeit gelassen, um Ja. Open World zu machen, um nicht irgendwie abzustinken und zu sagen, damit keiner sagt, oh, ja, ist ja ganz nett, Nintendo wollte mal ein GTA machen, ist aber gescheitert. Ja. Nee, nix da. Die haben einfach Breath of the Wild rausgebracht und das war einfach der mega krasseste Einfach alles Obershit. rasiert, ja. Das ist echt heftig. Also für mich war Breath of the Wild das Spiel des Jahres, aber nur weil ich Nier Automata noch nicht durchgespielt habe. Das ist nämlich der letzte Titel von 2017, den ich auch schon angefangen habe. Bin ja jetzt schon 25 Stunden drin. Ja. Wobei ich sehr viel getrödelt habe, muss man sagen. Also wahrscheinlich habe ich so reines Gameplay erst so 15 Stunden gespielt. Ja. Aber das habe ich mir vorbestellt. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut auf Nier Automata. Es kam im März. Ich habe es vorbestellt. Es war quasi postalisch auf dem Weg zu mir. Und dann kam Breath of the Wild raus. Und ich hatte mich im Vorfeld überhaupt gar nicht so viel damit befasst. Ich wusste, ja, kommt ein neues Ja. Zelda. Aber ich hatte auch Skyward Sword nicht gespielt. Und halt Link Between Worlds hatte ich dann auch später durchgespielt, Ja, nach Breath of the ja. Wild. Aber im Endeffekt, ne, mein Zelda-Hype-Train war zu der Zeit nicht so groß. Ja. Dann kam Breath of the Wild und alle, auch so bei Instagram, ne, und so in den Medien, sind alle drauf abgegangen. Dann habe ich gedacht, ja gut, komm, guckst dir halt mal den Trailer an, ne? Ja, Anni Und und ich ich haben dich hatte, auch genervt damit. ja, stimmt. Und ich hatte mir vorher dieses Video angeguckt, wo Leute auf den Trailer zu Breath of the Wild Ja, reagieren. Wahnsinn, ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, was ist denn mit denen? Die rasten ja voll aus. Ja. Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt, einen Tag vor Release. Und ich bin genau so ausgerastet. Ja, ich hab Ich hatte den. Gänsehaut, mir sind die Tränen gekommen, ich konnte nichts mehr. Mir ist der Mund offen gestanden. Das war Wahnsinn, Ich ne? war fertig danach. Ich habe das gesehen, ich habe gedacht, oh mein Gott, du musst das haben. Und dann bin ich am nächsten Tag hingegangen und habe mir das gekauft, als Ja. es rauskam. Ich habe es halt nicht bereut. So. Das war die beste Entscheidung. Das hat allerdings halt Nier Automata für mich verdrängt. Aber jetzt habe ich es angefangen endlich. Ich wollte auch, ich konnte nach Zelda, das habe ich dann im Mai beendet. Ich konnte dann nicht sofort Nier Automata spielen, weil es halt auch so ein Muss erstmal, ja, Open-World-Action-Adventure genau, ist. ja. Und ich habe gedacht, das kann da nicht Nee, drankommen. dann, Wenn ich das jetzt ja. spiele, dann kann ich dem keine Rechenschaft Ja. irgendwie, Dann ne? vergleichst du auch 1:1 immer mit Zelda dann. Ja. Aber bei Zelda war das auch noch ein bisschen Ja. besser. Ich brauchte Zeit dazwischen. Ja. Deswegen habe ich Nier erst irgendwie im November angefangen oder so. Und ich bin einfach noch nicht so weit. Aber jetzt bin ich gerade richtig drin und die Ja. Story nimmt Fahrt auf. Das Problem, was ich damit habe, ist halt, meine Erwartungshaltung ist gigantisch, weil ich das erste Nier halt Ja, über alles abgefeiert liebe. habt, Das ne? ist Ja. eins meiner absoluten All-Time-Lieblingsspiele. Ja, und jetzt muss das erstmal da dran kommen. Ich bin gespannt. Ja, also die Liste 2017 war ja ein richtig, richtig krasses Release-Jahr eigentlich, ne? Voll, es ist ja Und auch noch unsere Horizon Liste Zero ist so, Dawn genau, unsere rausgekommen. Liste ist so minimal Und eigentlich. Persona 5. Also Horizon, Persona, dann Last Guardian kam noch raus Nee, dieses Last Jahr. Guardian kam 2016. War Ja. 2016 schon? Ach, Ja. krass. Was war denn noch 2017? Also war so ein kracher Spielejahr Also eigentlich, ne? ich glaube, ich weiß nicht so genau, ich glaube Gravity Rush 2 kam auch 2017, das habe ich auch hier liegen, aber auf der Packung steht 2016, vielleicht kam es in Japan 2016 schon Ja, raus. kann sein. Und ja, 2018 sind da jetzt auch schon wieder so richtig viele Knaller angekündigt. Ja, es ist krank. Also 2017 kam ja auch noch, dann kam ja noch Assassin's Creed Origins, was ja Stimmt. auch sehr viele Leute richtig Ja. gefeiert haben. Ich kann ja mit Assassin's Creed 0 Ich auch anfangen. nicht. Ich bin nie Ich kann reingekommen auch in die mit Call of Serie. Duty nichts anfangen. Da ist World War Ja. 2 Ja, irgendwie sowas. rausgekommen. Battlefield, Star Wars, Battlefront kam auch noch Battlefront raus. 2, genau. Mass Effect Andromeda. So viele Titel kamen in 2017 raus. Das ist Auch so viele Wahnsinn. Blockbuster, ne? Ja. Also richtig fette Titel. Und wie gesagt, jetzt 2018 geht's ja auch schon wieder los. Irgendwie jetzt am 23. Januar oder 26. Januar kommt Monster Hunter World Ah, für yo, PS4, yo. im Herbst für PC. Wahnsinn, da bin ich auch schon wieder dann völlig gehypt. Dann, oh, die Gerüchteküche brodelt seit letzter Woche. Nintendo haut jetzt irgendwie nächste Woche eine Direct raus. Ui. Mit wohl, also Gerüchten zufolge von dem Ausmaß von der E3. Also keine Was? Ahnung, was die da vorstellen wollen. Okay. Na, wahrscheinlich wollen die jetzt richtig auftrumpfen. Also Bayonetta wird ja wahrscheinlich auf jeden Fall gezeigt. Ja, stimmt, Bayonetta 3 wurde ja jetzt vor kurzem noch angekündigt. Das ist ja sowieso mein Highlight, Genau, dass es und der angekündigt Release-Termin wurde. ist angeblich schon für Sommer. Ich dachte März. Nee, März kommt Kommen die 1 Switch-Teile und 1 und 2, 2? ja, Okay, ach genau. so, okay. Und 3 soll dann wohl angeblich im Sommer kommen, Okay. Gerüchteküche-mäßig. Ah, Und dann habe ich noch ein bisschen Geld, ja, da Zeit, Geld zu sparen, das ist gut. ist auf jeden Fall, also die Gerüchteküche brodelt, was die Switch gerade angeht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. 2018 wird, glaube ich, ein fettes Jahr für Nintendo, glaube ich. Also 2017 war schon ein fettes Jahr für Nintendo, nachdem, wenn man sich das in Retrospektive anschaut, der 3DS insgesamt gut gelaufen ist, aber nicht so gut wie der DS Ja. und die Wii U nicht mal ansatzweise so gut wie die Wii gelaufen ist und man schon wieder befürchtet hat, dass mit der Wii U irgendwie Nintendo schon wieder auf dem absteigenden Ast Ja, war. ja, ja. Aber meine Theorie ist ja, dass die Wii U, die war ja eher so ein, sowieso, die war ja auch so vom Zyklus her, war die ja so zwischen den Zwischen allen. Konsolen, Das war ein ne? Test. Das war ein Testlauf, Ja. ob die Leute es cool finden, mit diesen extra Bildschirmen Ja. irgendwie abgesehen vom Fernseher Ja. weiterzuspielen. Das kannst du ja mit der Wii U, nur nicht viel portabel. Du Ja, musst halt in nur der Nähe von der drei Wii U Meter. sein. Ja, genau. Aber ich glaube, das war ein Testlauf. Ich, Und dann haben die ja. das perfektioniert und die Switch rausgebracht. Ja. Und jetzt, ich habe heute gelesen, und jetzt, ich bin so schlecht mit Zahlen. Bestverkaufteste Bestverkaufteste Konsolenstart in den Konsole. USA. Ja, genau, richtig. Ja, habe ich heute auch noch gelesen. Mit irgendwie 4 Millionen verkauften Einheiten im ersten Jahr. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich viel. Und das Gute ist, jetzt springen auch schon die Third-Party-Leute auf die Switch auf. Ja, stimmt, weil die merken Die irgendwie, wow, die merken, hat sich ja da verkauft wie ist geschnitten Brot. Potenzial, da sind Ja. jetzt irgendwie 8 Millionen in der Welt verteilt oder 6 Millionen. Da ist Potenzial hinter. Ja. Da kannst du auch Sachen verkaufen. Und dann kommen nämlich nicht nur blöde Ports von Spielen von vor 4 Jahren. Richtig, wie jetzt auf am der Anfang Wii U. Oder wie ja. auf der Wii U. Oder abgespeckte Versionen wie auf der Wii U, wo dann irgendwelche Features fehlen oder so. Die werden jetzt auch dann exklusiv für die Switch dann Spiele rausbringen. Ja, richtig. Also ich bin sowieso überrascht. Am Anfang waren so wenig Spiele und jetzt inzwischen, wenn du im Laden stehst, da sind doch Regal einige Switch-Titel und so. Einige auch Exklusivtitel. Ja. Und auch einige nischige Sachen, ja. wo ich dachte, okay, krass, das könnte echt die, also aufholen, ja. zur Stärke von der Bibliothek her, von der PS4 ja. und die Nischigkeit von der Vita irgendwie so gerade auch japanische ne? Titel und ja. die ist halt mal wieder, also was heißt mal wieder, die erste Konsole nach dem Game Boy, glaube ich, die region-free ist. Von Nintendo? Ja. Ah, yo. Also ich habe mir ja zum Beispiel die Seiken Densetsu Collection aus Japan Stimmt, geholt. Ja. Kann ich zwar nichts mit anfangen, ehrlich gesagt, weil es halt alles auf Japanisch ist, aber macht sich schon ganz gut im Regal. Ja. Ich habe es jetzt auch mal drauf gespielt, ein Stückchen von dem Gameboy-Teil. Sieht schon cool aus, du kannst halt die Farbpalette von dem Gameboy-Teil ändern, du kannst die Hintergründe, du hast halt dieses kleine Gameboy-Fenster dann und kannst die Hintergründe ändern. Ja. Ah, sieht schon ganz nice aus. Ich habe immer noch die leise Hoffnung, das kommt auch noch mal nach Europa. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, eigentlich. Ja, jetzt kommt demnächst ja auch das Remake von Secret of Mana für die PS4. Richtig. Auch schon vorbestellt. Es gibt sowieso, ja, ich weiß nicht, du wolltest jetzt eigentlich noch keine Vorschau machen. Ja, genau, machen, ne? Wir machen das nächste Mal. Weil ich habe mir ein paar Titel ausgesucht, ja. die ich vorstellen will, auf die ich 2018 richtig hart ja. Bock habe. Oder wo ich halt prinzipiell Interesse dran habe. Das können wir gerne nächsten Podcast machen. Ja, nächsten Monat, der Appetizer hier. Ja. Nächsten Monat kommt die große Vorschau auf 2018, worauf wir uns freuen, was wir vielleicht schon vorbestellt haben, was wir auf jeden Fall kaufen und spielen wollen. Ja. Oh, da fällt mir gerade noch ein Titel zu ein. Stimmt, muss ich noch im Kopf behalten. Ja. Also wir werden auf jeden Fall, ich werde, glaube ich, ein fettes Spielejahr dieses Jahr haben. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, die Reise nach Japan steht für mich noch an dieses Jahr. Oh ja, da wirst du auf jeden Fall mit vollen Koffern zurückkommen, ey. Ja. Genau. Wir haben noch einen Programmpunkt heute Abend und zwar vor einigen Monaten, Hüstel, haben wir zwei Muster von einem Spiel zugeschickt gekriegt, eins zur Verlosung. Ich kann auch einfach beide verlosen, falls da genug Interesse besteht. Und zwar ist rausgekommen, ja, da ist auch ein Comic mit dabei, der wird natürlich mitverlost, von Retro Guru. So heißt die Firma, die das Spiel gemacht hat. Das ist auch ein geiles Logo, ne? Ja, voll. und zwar heißt das Spiel Hermes. Das könnte jetzt sonst was bedeuten, theoretisch. Aber es geht folgendermaßen. Also es ist halt ein Spiel für die Dreamcast. Ich habe eine Dreamcast-Version hier. Beziehungsweise man kann es noch auf dem Amiga spielen und Mac und Windows. Es gibt aber auch auf der Seite, wenn ihr auf retroguru.com geht, da gibt es auch Versionen für alle möglichen anderen Systeme zum Download für Dreamcast, Amiga, für OpenDingX, für Sachen, die ich überhaupt nicht kenne, für Android. Irgendwelche Betriebssysteme, AROS, Dingu A320, OpenDingX. Was ist das? Ist das irgendwie, Linux steht hier, aber sind das irgendwelche so Homebrew-Konsolen? Ich habe keine Ahnung. PlayStation Net Portable. NetBSD PPC, auch noch nie gehört. Pandora, okay, kennt man. Stimmt. Für ein 3DS? Okay, muss wahrscheinlich Homebrew-Channel drauf haben. Genau. Raspberry Pi. Klar, GCW Zero, den GPD. Wii. Musste dann auch gecrackt haben, ja. Halt, ne, die Wii gebrickt. Wie dem auch sein. Also, sie haben irgendwie für alles Mögliche haben es geportet. Das ist so ein Side-Scroll-Jump-Run. Ganz klassisches Jump-Run einfach. Aber die Prämisse ist so ein bisschen wild. Ich schmeiß es mal kurz an. Genau, wir werden es einfach. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Und wir werden jetzt mal ein kleines Live-Gameplay hier machen. Genau, richtig. Ohne dass ihr was sehen könnt. Ja, aber ich erkläre dann, während du spielst. Der Comic ist schon Wahnsinn, ne? Der Comic ist eigentlich echt cool, ja. Ich weiß gar nicht, steht da drin, wer ihn gezeichnet hat. Comic bei Joe Askey. Ja, der wurde beigelegt bei dem Spiel und der zeichnet die Story auch nochmal auf. Also man spielt ja so einen Küchenchef hier. Genau, du spielst einen Küchenchef. Ich habe einfach jetzt mal aufgeschlagen. Mein erstes Bild, weil ich sehe, ist der Küchenchef, wie der so einen Alligator an den Schwanz fasst. So ein 3-Meter-Alligator. Im nächsten Bild siehst du, wie der Alligator wegfliegt mit dem Spruch See you later, Alligator. Boah, das ist so 80er-Sprücheklopferei. Ja. So End 80er, Anfang 90er. Nächste Bild. siehst du den Chefkoch, wie der sich mit einem riesigen Tintenfisch anlegt, den einfach zwei Fäuste gibt und den dann die Arme abschlägt. Und da spritzt dann die Tinte raus. Ich gehe davon aus, wenn ich jetzt weitermache, sehe ich nachher wahrscheinlich irgendwo Tintenfischringe. Könnte sein, aber es geht ja im Endeffekt gar nicht um diese Tiere, sondern um einen Huhn. Der Koch will nämlich auch Hühnchen machen. Und das Hühnchen, was der Koch bei sich irgendwie, keine Ahnung, im Lager rumstehen hat, das haut einfach ab. Oder im Stall oder so. Das Hühnchen haut ab. Und, Das ist schon ein bisschen brutal, ne? Ja, schon. Und der Koch ist auch nicht unbedingt das veganfreundlichste Spiel. Also ich weiß nicht. Deswegen musst du das jetzt auch spielen. Okay, ja. Sonst kriege ich Strafpunkte. Aber, ja, der Koch, der ist also auf der Jagd nach dem Hühnchen, was ausgebüxt ist. Das Hühnchen will natürlich nicht geschlachtet und zu Essen verarbeitet werden. Logischerweise. Logischerweise, richtig. Und der Koch will natürlich das Hühnchen jetzt jagen, rennt also hinterher. Und rumrennen und Hühner jagen ist natürlich anstrengend. Dann kriegt der Koch Hunger und findet im Spiel auf dem Weg Donuts. Und die kann er sich dann reinhauen. Das ist dann so, wie wenn du bei Mario irgendwie Münzen einsammelst, die in der Luft rumhängen. So, ne? Ich bin gespannt. Genau, schnapp dir mal einen Controller. Und geht das so? Ja. Ja. Und dann sammelst du halt irgendwie die Donuts ein und ziehst dir die rein. Und dann hast du halt so eine Leiste irgendwie, wie voll du bist, wie vollgefressen du bist. So, und wenn du zu vollgefressen bist, dann musst du dich halt erleichtern. Du musst also ein Klo aufsuchen. Weißt du eigentlich, das Ja, ich will das nicht aussprechen. Weißt du eigentlich, das Schlimme ist? Ich habe ganz oft immer, wenn wir irgendwie Filme gucken oder Spiele spielen, bin ich immer der Meinung, dass das super unrealistisch ist, weil nie jemand aufs Klo geht auf Film oder Spiel, aber immer alle essen und so. Außer bei No More Heroes, da gehst du nämlich aufs Klo, um zu speichern. Ja. Aber auch bei so Filmen oder Serien. Wir sind einfach immer unter, aber nie geht einer aufs Klo, ne? Und außer bei Pulp Fiction, wo John Travolta, also Vincent Vega, auf dem Klo erschossen wird, weil der nämlich einfach mal kacken muss. Ja, weil er kacken muss, ja. Okay, das stimmt. Ja, jetzt habe ich es doch gesagt. Der Koch, der muss zwischendurch kacken gehen, wenn er zu viel gefressen hat. Also musst du aufpassen, dass deine Leiste nicht zu niedrig ist, dass er zu schwach wird, aber auch nicht zu hoch, also weil er sonst aufs Klo muss. Ja, genau. Okay, die füllt sich mit den Dingern hier. So, ist also wirklich ein klassisches Jump'n'Run, sieht auch tatsächlich eher aus wie Amiga. Dass es auf der Dreamcast läuft, ist halt eher nur so ein Homebrew-Punkt. Oh, jetzt muss ich... Du musst schon aufs Klo, genau. Jetzt haben wir einen riesigen Haufen über deinem Kopf gesehen als Icon. Ich sterbe lieber, bevor ich aufs Klo muss. Du bist aber leider in die Stacheln gesprungen, ja. Okay, das ist hier ein Klohäuschen. Genau, das ist schon witzig gemacht. Kleine Herzhäuschen, da kannst du dann reingehen, genau. Okay. Kleine Holzhäuschen mit dem Herz drin, also ne, mit dem Herzausschnitt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ist halt schon sehr Amiga-mäßig. Ja. So ein bisschen Gina Sisters. Ja, so. Style-mäßig, ne? Genau, und im Endeffekt ist es halt einfach ein klassisches Jump'n'Run. Ja. Du bist halt dieser Koch, du rennst durch die Gegend und du bist auf der Suche nach dem verdammten Hühnchen. Oh. Ich muss erstmal ein verdammtes Toilettenhaus finden. Und du musst auch wieder eine Toilette finden, oh, genau. Oh. Okay, ich bin gestorben, weil ich kein Toilettenhaus gefunden habe und habe dann einfach in die Gegend gekackt. Ja, ich glaube auch, du hast irgendwie in die Hose gemacht oder so, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, wenn das passiert, dann gehst du halt auch kaputt. Das heißt, nicht zu viel fressen. Okay, ja, ich dachte nämlich, ich bin so in dem klassischen Mario-Style, alles aufsammeln, damit man Punkte bekommt. Nee, genau so ist es halt leider nicht. Ja. Immer nur dann futtern, wenn deine Hungerleiste zu niedrig ist. Ja. Oder zu leer ist. Ja, jedenfalls, das wurde uns gesponsert. Also schon mal vielen Dank dafür. Richtig. Vielen herzlichen Dank dafür. Und da werden wir jetzt eine Verlosung auch quasi einmal einführen. Ich glaube, das ist die erste Verlosung, die wir irgendwie seit langem auf jeden Fall gemacht haben. Und ich würde vorschlagen, wir machen da mal einen Post zu. Und machen einen Post mal irgendwie ein Foto von dem Spiel. Und darunter könnt ihr dann bei Instagram oder Facebook könnt ihr gerne drunter schreiben, ich weiß nicht. Liebsten Kacken. Nein, natürlich nicht. Das möchte ich nicht wissen. Ich mag ja in so Spielen, wenn man die Richtung im Sprung noch ändern kann, ne? Ja. Aber ist leider ein kleines bisschen schwammig, die Steuerung. Ja. Die ist, kann man schwimmen? Weiß man nicht. Ich glaube schon. Ja, kann man, okay. Oh, man kann sogar nicht unendlich schwimmen, sondern man hat auch Atem. Gibt's eine Atemleiste, ja. Ja. Also für einen Jump'n'Run ist es eigentlich ganz witzig. Wie gesagt, der Promis, was ich jetzt gerade hier am Anfang habe, ist leider ein bisschen schwammig. Die Steuerung. Du hast die Toilette gefunden. Ich habe eine Toilette und gefunden. Und das Level beendet. Also okay. Aber no meat for you. Chicken is too okay, fast. Okay, Chicken ist try too next fast. Level. Try next level, okay. Also es ist halt ein klassisches Jump'n'Run im Mario Diana Sisters Style. Genau, also gibt gar nicht irgendwie viel groß zu sagen. Genau. Die Grafik ist hübsch. Ja, auf jeden Fall. Schön bunt und ist mit Liebe gezeichnet. Das sieht man. Und ja, nee, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, macht mit. Die Variante, die ihr gewinnen könnt, ist wie gesagt spielbar auf der Dreamcast, im Amiga OS, Mac OS oder Windows. Und ja, schreibt uns wie gesagt auf unseren Post einfach einen Kommentar. Schreibt uns doch am besten einfach, was euer Lieblingsgericht ist. Das wäre doch was. Und ich wähle auch als Gewinner wähle ich natürlich zufällig jemanden aus. Und ich bevorzuge auch niemanden, der vegane Gerichte ja, schreibt. Ich wollte gerade sagen, ihr dürft auch Fleisch essen. Genau. Ich esse auch gerne Fleisch. Richtig. Von daher, ja, gibt es auf jeden Fall zweimal den Hermes zu gewinnen. Und schreibt uns einfach unter dem Post. Der geht dann nach dem Podcast oder zum Podcast, wenn ihr es hört. Wenn der Podcast raus ist, dann gibt es den Post schon. Dann wird schon auch dort unter dem Post geschrieben, was die Regeln sind. Einmal bitte bei Instagram folgen. Den Beitrag liken und schreiben, was euer Lieblingsgericht ist. Oder bei Facebook auf Gefällt mir gedrückt haben. Den Beitrag liken und einmal schreiben, was ihr gerne esst. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram liken. Bitte, ja. Ja. Der Stridi zieht nämlich so langsam davon. Mit seinen 1000 Followern. Ja, ich habe 1094, habe ich glaube ich inzwischen. Aber du postest doch regelmäßiger als ich. Ja, das stimmt. Ja, ich bin Level 3 angekommen schon. Ich habe dich überholt. Oh, eine Schildkröte. Und was ist das da? Das hier? Nee, das andere Viech. Da unten? Das ist da oben rechts, was ist denn das? Ein Stein. Das war ein ja, Stein. Ja. Ja, ganz witzig. Auf jeden Fall. Alles klar, ja. Wir verschicken auch nur mit Hermes, ne? Passt zum Spiel. Ja, das machen wir auch. Tatsächlich mache ich das. Das werde ich dann mit Hermes verschicken, glaube ich. Ah, auf jeden Macht Fall. Macht nur Sinn. Ist ein witziges Jump'n'Run für zwischendurch. Ja, und generell bin ich halt immer Fan von Homebrew-Sachen. Also ich finde es total geil, dass es einfach im Jahre 2017 Teams gibt, die sagen, ich bringe jetzt was für die Dreamcast raus. Es gibt ja auch zum Beispiel Mega Cat Studios, gibt es auch immer noch irgendwie Homebrew-Entwickler, die Spiele fürs NES oder fürs Mega Drive rausbringen. Ja. Ey, das ist der Wahnsinn. Ich finde es super cool. Ich besitze da keins von. Oh, Gott. Mist. Da bist du aber jetzt am Ende, ja. Ich habe mir noch kaum irgendwie so Homebrews gekauft. Eine Handvoll habe ich von NG Dev Team zum Beispiel, auch für die Dreamcast. Mhm. Aber so diese NES-Geschichten habe ich zum Beispiel noch gar nicht, obwohl es da echt coole Sachen gibt. Muss man wirklich ein Auge drauf halten. Es gibt jetzt zum Beispiel eine aktuelle Version von Super Mario Land 2 für den Game Boy. Super Mario Land 2 DX heißt die. Mhm. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht und die komplett in Farbmuster gestaltet. Ach. Also wie als wenn das für einen Game Boy Color rausgekommen wäre. Ach, das ist ja cool. Ja. Und also die kann man jetzt auch irgendwie runterladen. Da hatte ich die Tage mal bei Instagram gesehen, haben das schon ganz viele geteilt. Ach, ich glaube, das habe ich auch gesehen, aber ich habe es nicht wirklich durchgelesen. Ich habe nur eine bunte Mario 2 Version gesehen. Und die ist komplett koloriert worden von Ach, dem das Typ. Ist ja cool. Ja, das die wollte ich mir jetzt auch mal irgendwie nochmal runterladen. Das ist toll, ja. Ja, es ist schon toll, was irgendwie so in der Homebrew und in der Cracker-Szene so irgendwie abgeht. Das macht schon Spaß, das zu verfolgen, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, entlassen wir euch mal wieder in euren wohlverdienten Feierabend oder so. Auf jeden Fall Feierabend von uns, für den Januar jedenfalls. Wir sehen uns wieder im Februar. Du bist auf Platz 1, wow, du hast mich überrundet. Ich bin auf Platz 3. Ja, dann trag dich mal ein. Zu spät leider, ich bin der Punkt. Oh nein, ah, oh, okay. Mr. Trotzdem, Point. Ich kann mich daran erinnern, dass du meinen Highscore geknackt hast bei Hermes. Ja, genau, schöne Sache. Schön, dass wir über das Jahr 2017 gesprochen haben. Hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns im Februar wieder. So ist denn unser Rhythmus möchte am ersten Sonntag im Februar. Ja. Und dann geht es unter anderem auf jeden Fall auf einen Jahresausblick für 2018, welche Spiele wir interessant finden. Und mal gucken, worauf wir noch Bock haben. Vielleicht kriegen wir noch einen Gast. Genau, wenn ihr irgendwelche Themen hören wollt, wo ihr Bock drauf habt, oder ihr denkt, darüber können die wahrscheinlich quatschen, schreibt uns einfach. Ja. Instagram, Facebook oder uns beiden privat. Ja. Dann werden wir das irgendwie verwursten, wenn wir mit dem Thema irgendwann anfangen können. So wird's gemacht, genau. Also wenn ihr uns auch Kommentare schreibt irgendwo auf den Social Medias, dann antworten wir auch. Oder wenn ihr uns Nachrichten schreibt und wenn irgendwas auf eurem Herzen liegt, wenn ihr Kritik habt, haut uns an oder bewertet uns bei iTunes, muss man ja auch immer sagen. Und vielen Dank fürs... Lasst einen Daumen da. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, zock on. Zock hart.